Es ist leicht, über die Demokratie die Nase zu rümpfen. Es verändert sich ja doch nichts. Es haben immer nur die Gleichen das Sagen. Meine Probleme kommen da gar nicht vor. So drei der kritischen Einwände, die gerade Konjunktur zu haben scheinen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube eher, dass es mit der Demokratie ist wie mit Trinkwasser oder mit Nahrung. Erst wenn man sie nicht hat, merkt man, wie wichtig sie ist. Es stimmt ja, dass es wahnsinnig lange dauern kann, bis ein wichtiges Thema in einer Demokratie aufgegriffen wird und manchmal noch länger, bis dazu gute Entscheidungen gefällt werden. Und manchmal passiert es vielleicht gar nicht. Das kann an der Schwerfälligkeit von Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen liegen, aber nicht immer. Es kann auch daran liegen, dass mir etwas wichtig ist, was nicht vielen anderen wichtig ist. Damit muss ich umgehen können. Auch wenn ich noch so gute Argumente habe. Übrigens nicht nur in einer Demokratie. In der habe ich zwar nur eine Stimme, aber ich habe immerhin eine. Christoph David Piorkowski geht den Angriffen auf die Demokratie nach und untersucht Denk- und Argumentationsmuster von Rechtspopulisten, von religiösen Fundamentalisten und von Propagandisten autoritärer Staaten. Er hat gründlich recherchiert und schildert sehr differenziert und kenntnisreich, was die Hintergründe dieser Angriffe sind. Das ist sehr spannend, so finde ich, und sehr lehrreich und hat mich neu motiviert, morgen zur Europawahl zu gehen. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Und wenn Ihnen die 3 Stunden noch nicht genug sein sollten und Sie noch mehr über die Krise der Demokratie erfahren wollen würden, sei Ihnen das Buch von Christoph David Piorkowski empfohlen, das Demokratie im Kreuzfeuer heißt und im August erscheint. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Joseph Conrad, einen großen Autor, den es als Chronisten der seelischen Untiefen des Kolonialismus noch zu entdecken gilt. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Winter 1989, das zweite Jahrtausend christlicher Zeitrechnung, mündet in seine letzte Dekade. Ohne großes Getöse ist der Vorhang gefallen, fast als wäre er aus Seide, nicht aus Eisen gewesen. Der Realsozialismus ist förmlich kollabiert. Das liberal-demokratische Ordnungsmodell bleibt als Sieger der Systeme auf der Weltbühne zurück. Wie im Rausch erklären sich die liberale Demokratie und der Kapitalismus zur Formvollendung der menschlichen Geschichte. Das Politische wurde zum Hintergrundrauschen. Bloß abwarten und zuschauen stand auf dem Programm. Die Wonnen von Marktwirtschaft und Parlamentarismus würden auch die letzten Weltwinkel erreichen, eine ewige Gegenwart der Freiheit begründen. Die Geschichte selbst, das Prozesshafte der Menschheit, wurde nun als sepiafarbenes Merkmal weit entfernter Vergangenheit betrachtet. Die Zukunft war jetzt und gekommen, um zu bleiben. Was der Autor Stefan Zweig für seine ungetrübte Kindheit im Wien der Donaumonarchie konstatiert hatte, beschreibt auch die Wahrnehmungsweise der meisten Europäer in den Nachwendejahren. Alles Radikale, alles Gewaltsame schien bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft. Mit Verachtung blickte man auf die früheren Epochen mit ihren Kriegen, Hungersnöten und Revolten herab. Auf eine Zeit, da die Menschheit eben noch unmündig und nicht genug aufgeklärt gewesen. Jetzt aber war es nur noch eine Angelegenheit von Jahrzehnten, bis das letzte Böse und Gewalttätige endgültig überwunden sein würde. Was von Katastrophen sich allenfalls draußen an der Weltperipherie ereignete, drang nicht durch die gut gefütterte Wand des gesicherten Lebens. Und wirklich, die westliche Demokratie schien zum politischen Exportschlager zu werden. Die dritte Demokratisierungswelle erfasste viele Länder des zerbrochenen Ostblocks. Der richtige politökonomische Dünger sollte hier zu blühenden Landschaften führen. Doch Vorstellung und Wirklichkeit fielen auseinander. Euphorie und Illusion sind ein paar Jahrzehnte später einer oftmals bleiernen Ernüchterung gewichen und teilweise in nackte Angst umgeschlagen. Risse klaffen in der Wand des gesicherten Lebens. Die liberal-demokratische Gesellschaftsordnung wird in einem Zangenangriff attackiert, aus ihrem Inneren genauso wie von außen bedroht. Autoritäre Rechtspopulisten, radikale Formen des politischen Islam, ein reaktionär-imperialistisches Russland, der totalitäre Staatskapitalismus eines wirtschaftlich nach Westen ausgreifenden Chinas. Alternative Gesellschaftsentwürfe fordern die Lebensform des Liberalismus, die sich für alternativlos gehalten hat, auf breiter Front heraus, mit offenem Ausgang. Im Folgenden werden jene Anfechtungen des Liberalismus genauer betrachtet. In den ersten beiden Kapiteln werden die autoritäre Rechte und der Islamismus analysiert. Und damit zwei transnationale Bewegungen, die sich ihrerseits scheinbar als Feinde begegnen, in ihren Einheits- und Reinheitsfantasien und ihrer radikalen Sehnsucht nach dem unbefleckten Ursprung aber sehr viel mehr gemeinsam haben, als es zunächst scheint. Dabei sind beide Bewegungen Produkte der Moderne, die mit hochmodernen Mitteln gegen diese agitieren, das heißt gegen bestimmte Aspekte derselben. Sie reagieren allergisch auf die Emanzipation, auf die freie Entfaltung der Individuen, die das stahlharte Gehäuse der Gemeinschaft zersprengen. Beide wollen gleichsam vorwärts zurück, in die Utopie eines idealen Gestern, als das Volk und die Umma noch identisch mit sich waren. Der autoritäre Rechtspopulismus als spätmoderne Form des völkischen Faschismus ist wie dieser nicht bloß Reaktion auf Freiheitsgewinne, sondern auch auf die sozialen und mentalen Verwüstungen, die kapitalistische Gesellschaften befördern. Frei nach Adorno ist der Faschismus stets auch das Wundmal einer Demokratie, die ihrem eigenen Begriff bis heute nicht gerecht wird. Rechtspopulismus und völkischer Faschismus sind die falsche Antwort auf das Gute und das Schlimme, das mit dem Liberalismus in die Welt gekommen ist. Ähnliches gilt für den Islamismus auch, der zumindest in einem seiner dominanten Stränge in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als antikoloniale Bewegung reüssiert. Mit der Fetischisierung einer goldenen Ära der wenigen als recht geleitet geltenden Kalifen wird auf den Verfall der Sitten reagiert, auf den Wandel im Kontext der Modernisierung, den Ausbruch aus dem identitären Korsett, doch zugleich auf Eroberung und Unterdrückung durch die kolonialistischen Usurpatoren. Denn die Aufklärung rückt mit Kanonenbooten an. Die Freiheit, die sie so stolz vor sich herträgt, ist in erster Linie ohnehin nur als Freiheit weißer, männlicher Besitzbürger gedacht. Es ist die Freiheit des Kapitals, auf Raubzüge zu gehen. Doch im Ideenarsenal der liberalen Erzählung konnten auch jene ein Freiheitswerkzeug finden, die von weißen Liberalen nicht weniger geknechtet wurden als von der Knute überlieferter Normen. Auch Islamismus ist eine falsche Reaktion auf Freiheit und Unterdrückung zugleich. Zwar wendet er sich gegen die Herrschaft des Westens, doch auch gegen jedwede Emanzipation. Er terrorisiert denn auch zuvörderst Muslime, die seiner rigiden Exegese nicht folgen. Im Raster der kritischen Theorie erscheinen Faschismus und politischer Islam als Symptome einer kollektiv-narzisstischen Kränkung. Ein von Projektionen durchdrungener Antisemitismus ist der geistige Glutkern beider Phänomene. Die Widersprüche der modernen Gesellschaft werden dem Juden als vermeintlichem Verursacher der Auflösung von Identität angelastet. Aus einer Kränkung speist sich auch die Großmannssucht des Herrschers im Kreml. Wladimir Putin, dessen Russland zusammen mit dem China Xi Jinpings im dritten und vierten Kapitel Thema ist. Ideologisch dem Rechtspopulismus verwandt, mit ihm einig im Hass auf alles Liberale, unterscheidet ihn doch etwas von jenen Akteuren, die im Innern der liberalen Welt laborieren, und zwar die imperialistische Machtperspektive. Dem in Russland heute verbreiteten Groll über den Verlust historischer Größe gingen dabei reale ökonomische Verluste eines Großteils der russischen Bevölkerung voraus. Die liberale Demokratie wird in Russland vielfach mit der Schocktherapie assoziiert, als die der plötzliche Umbau der sowjetischen Planwirtschaft zum Raubtierkapitalismus erschien. Im postsowjetischen Russland unter Jelzin ließen die Oligarchisierung auf der einen und das Elend der Massen auf der anderen Seite Träume auf ein besseres Leben zerplatzen, wodurch sich ein allgemeines Schmachempfinden überhaupt erst durchsetzen konnte. Dieses wurde propagandistisch bespielt und in revanchistische Gelüste umgemünzt. Während Russland für die sogenannte westliche Welt vor allem eine militärische Herausforderung bedeutet, ist das Reich der Mitte es zumindest aktuell vor allem in politökonomischer Hinsicht. Der chinesische Parteistaatskapitalismus, politisch repressiv, doch ökonomisch erfolgreich, gebärdet sich als hochpotente Alternative zur im Sinkflug befindlichen Demokratie. Dabei ist Chinas immer lauteres Abgrenzungspathos gegen den westlichen Liberalismus nicht ohne die koloniale Ära zu verstehen, nicht ohne jene Zeit, die heute in China als das Jahrhundert der Demütigung gilt. Auch hier ist die Kränkung ein Keim von Aggression. Rechtspopulismus, Islamismus, Putins Russland und das China Xi Jinpings. Zwei transnationale Ideologien und jene beiden Staaten, die den Liberalismus aktuell wohl am meisten bedrohen, werden in diesem Essay analysiert. Mit was genau haben wir es eigentlich zu tun? Wie sehen die Ideologien und Gesellschaftsmodelle der autoritären Widersacher aus? Und warum scheinen viele Menschen auf dem Globus eher mit Autoritarismen zu liebäugeln als mit der liberalen Demokratie? Das fünfte Kapitel versucht auf diese Frage eine Antwort zu geben und nimmt Fäden aus den früheren Kapiteln wieder auf. Inwiefern treibt der Liberalismus Attacken gegen ihn aus sich selber hervor? Wie sind die sozioökonomischen Dynamiken und die historischen Erblasten beschaffen, die dieser Lebensform Angriffe bescheren? Es stellt sich die Frage, ob der Liberalismus mit sich über sich hinausdenken sollte, um sein zivilisatorisches Erbe zu bewahren. Gesellschaften, in denen alle gleichermaßen frei sind, substanziell und nicht nur formal, sind noch immer ein erstrebenswertes Ziel. Der Status quo scheint immer wieder zu Verwerfungen zu führen. Wer also lediglich bemüht ist, diesen zu erhalten, muss womöglich ewige Abwehrschlachten schlagen. Wenn die liberale Demokratie es nicht schafft, sich aus ihrer eigenen Verkrustung zu lösen, könnte sie womöglich an ihr Ende gelangen. An einem wolkenverhangenen Tag im November treffen sich völkisch gesinnte Aktivisten, um in einer pittoresken Villa in Potsdam in Deportationsfantasien zu schwelgen. Martin Sellner, prominenteste Stimme des deutschsprachigen Zweiges der Identitären, stellt einen sogenannten Masterplan vor. Ausländer und Deutsche, die nicht deutsch genug erscheinen, sollen, wenn nötig mit Gewalt, deportiert werden. Dann, wenn die Alternative für Deutschland endlich die Macht übernommen haben wird. Man will die Deutschen von der Deutschvergessenheit erlösen, die die linksliberale Propaganda bewirke, dem Volk seine eherne Gestalt wiedergeben, die durch Zuzug vermeintlich verunstaltet werde. Die pluralistische Gesellschaft soll der Volksgemeinschaft weichen, der Demos in den Ethnos aufgelöst werden. Identitäre, AfDler und Werteunionisten sinnieren darüber, Millionen zu verschleppen, die vermeintlich falsches Blut in ihren Adern fließen haben. Die ideologische Verwandtschaft und der personelle Filz zwischen den neurechten Bewegungsfaschisten, dem parlamentarischen Rechtspopulismus und radikalisierten Konservativen wird hier wie unterm Brennglas offenbar. Was die rechte Szene am Lenitzsee besprach, verstößt brutal gegen die Würde des Menschen und alle Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit. Die AfD und ihre Vorfeldorganisationen sind mit der liberalen Lebensform verfeindet. Und doch sondert der autoritäre Populismus mitunter zumindest schmale Lippenbekenntnisse zum Grundgesetz und zur Demokratie ab. Joseph Goebbels ist da ehrlicher gewesen. Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale. Wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Die Schafherde selbst hatte den Wolf hineingelassen, obwohl dieser seine wölfische Fratze nicht verbarg. Auch die heutigen Wölfe sind als solche zu erkennen, auch wenn sie zuweilen etwas Kreide fressen mögen, damit ihre Kernklientel sie versteht und gleichzeitig die Mitte nicht vollends verprellt wird. Der autoritäre Rechtspopulismus zielt aus seiner inneren Verfasstheit heraus darauf, die Demokratie demokratisch zu vernichten. Doch hat er ein paar Anpassungsleistungen vollzogen, die ihn vom klassischen Faschismus unterscheiden. Die Politikwissenschaft beschreibt den Populismus, der seit der Jahrtausendwende erstarkt, mitunter als dünne Ideologie, die ein grundgutes Volk in Opposition zu den falschen Funktionseliten profiliert. Um sich zum autoritären Populismus zu erweitern, müssen zum selbsterklärten Anti-Elitismus jedoch weitere Merkmale dazukommen. Der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller nennt hier vor allem den Antipluralismus. Das sogenannte Volk spricht für Trump und Konsorten im Grunde stets mit einer einzigen Stimme. Wir sind das Volk, heißt, nur wir sind das Volk. Zur Vox Populi hat der vermeintliche Führer einen bauchgefühlten, also direkten Draht. Die Wahlurnen können bloß nachträglich bestätigen, was Populisten meinen, längst inne zu haben. Ein direktes, imperatives Mandat und eine organische Verbindung zum Volk. Der Populismus ist nicht gegen Eliten per se. Er profiliert die natürliche Elite der Gemeinschaft gegen die künstliche Elite der Gesellschaft. Werden Trump und die Peace-Partei nicht wiedergewählt, müssen die Funktionseliten getrickst haben, um den Tribun davon abzuhalten, den wahren Volkswillen zu exekutieren. Ein solches Demokratieverständnis muss jeden Kompromiss als Hochverrat verurteilen und mündet direkt in den Sturm aufs Kapitol. Der Politikwissenschaftler und Populismusexperte Lars Renzmann: Anti-Elitismus, Antipluralismus sind in den Populismus eingeschrieben. Und dieser Anspruch ist letztlich vorpolitisch, denn er beruft sich nicht nur auf relative Mehrheiten im Wahlverfahren, sondern er behauptet, den Volkswillen als Ganzes zu vertreten. Auch das ist ein Wesensmerkmal populistischer Parteien und des autoritären Populismus. Er dekretiert letztlich autoritär und vorpolitisch den Volkswillen als etwas Vorgegebenes, das nicht mehr auszuhandeln ist zwischen den verschiedenen Interessengruppen, das nicht mehr pluralistisch in seinem Wesen ist, sondern das konstruiert wird als ein homogener Volkswille des vermeintlich unterdrückten Volkes gegen die verräterischen Eliten. Aus dem antidemokratischen Volksfetischismus folgt außerdem ein radikaler Nationalismus. In einer Zeit immer tieferer globaler Verflechtung, da Identitäten immer stärker zerfransen und transnationale Institutionen die Souveränität von Nationen beschränken, wird das angeblich eigene zum mythischen Fluchtpunkt. Ich würde auch sagen, dass dem Populismus immer auch ein nationalistisches Element eingeschrieben ist, weil die Idee eines guten Volkes impliziert einen abgrenzbaren Nationalismus. Wir sehen das teilweise im Linkspopulismus. Wir sehen das, als Jeremy Corbyn versucht hat, die Labour Party in Großbritannien linkspopulistisch umzuformieren. Wir sehen das bei Mélenchon in Frankreich, der die französische Verbrechensgeschichte im Nationalsozialismus der Kollaboration verneint. Auch hier wird die Nation nationalistisch immunisiert. Das Moment, das den Rechtspopulismus allerdings noch vom Linkspopulismus unterscheidet, ist, dass es durchaus multikulturellere, ethnisch inklusivere Formen des Nationalismus im Linkspopulismus gibt, während der Rechtspopulismus wesentlich auf einen ethnisch exklusiven Nationalismus zielt. Über die allgemeinen Populismusmerkmale hinaus ist der autoritäre Rechtspopulismus mit weiteren Essentials des Faschismus gespickt. Einem völkisch verstandenen Nationenbegriff, dem Pochen auf ethnische Unterschiedlichkeiten, der Idee einer natürlich hierarchischen Ordnung und dem Bild von Gesellschaft als permanentem Kampf. Der Unterschied zu klassisch-faschistischen Bewegungen liegt vor allem im unbedingten Festhalten an Wahlen und darin, dass zu einem Kult der Gewalt, oft fadenscheinig, auf Distanz gegangen wird. Die Braun- und Schwarzhemden haben nie verhehlt, die Demokratie zerstören zu wollen. Ungeschminkte Brutalität war von Beginn an ihr großes Versprechen. Ein Orbán hingegen meint zwar antiliberal, aber keineswegs antidemokratisch zu sein. Die Rechte hat aus dem Scheitern des Faschismus im 20. Jahrhundert ihre Schlüsse gezogen. Die Autokratie mit Wahlsimulation scheint das Projekt der Stunde zu sein. Kommen Rechtspopulisten aber einmal an die Macht, werden Demokratien in der Regel entkernt, wie die Beispiele Ungarn und Polen illustrieren. Der Staatsapparat wird weitgehend okkupiert. Die vermeintlich eigene Kultur wird gefördert, es wird aggressiv gegen Fremde gehetzt. Juden, Muslime, Migranten und Queers, Feministinnen und Linksliberale werden als Feinde des Volkes inszeniert. Überhaupt ist die eigene Identität der Angelpunkt allen politischen Handelns. Die alte verteilungspolitische Achse, die klassische Rechts-Links-Polarität, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Der autoritäre Rechtspopulismus experimentiert mit Marktradikalismus genauso wie mit ethnischen Wohlfahrtsstaatsmodellen. Statt Klassenkämpfen werden hier Kulturkämpfe geführt, gegen den zersetzenden Kosmopolitismus, für die angestammte Weise zu leben. Eigentlich sozioökonomische Probleme werden in die hochgefühlige Sprache eines ethnokulturellen Krieges übersetzt. Wie Leo Löwenthal, Urgestein der Frankfurter Schule, schon 1949 konstatiert hat, sind die Themen des Agitators entstellte Versionen echter sozioökonomischer Probleme. Ständig wird der Ausnahmezustand beschworen, der Untergang Europas steht immer kurz bevor. Die wohlfeile Formel Take Back Control ist das Mantra der rechten Hetzpropaganda. Wenn wir ungehemmt Diesel fahren und Nackensteaks grillen, alle den gleichen Phänotyp haben, Frauen wieder Frauen sind und Männer wieder Männer, denen niemand vorschreibt, wie man isst oder spricht, und das nationale Pathos sich bahnbrechen darf, von keinem verordneten Gedenken limitiert, scheinen die Probleme des Volkes gelöst. Ökonomische oder symbolische Verluste werden mit der Teilhabe am Volk kompensiert. Als vermeintlich zeitloser Identität, die Geborgenheit und Größe wiederherstellen soll. Das Chaos der Spätmoderne soll beseitigt, Migration und Gender Trouble sollen annulliert und die natürliche Ordnung wiederhergestellt werden. Das Uneindeutige und Ambivalente hat im Organismus der Nation keinen Ort. Die Einzelne hat ihren Platz nicht zu verlassen. Individuen und was sie wollen, spielen keine Rolle. Was einzig zählt, ist die Gemeinschaft des Volkes als unverrückbare Identität, die von den globalen Eliten bedroht werde. In seiner Rede zur Lage der Nation erklärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán 2018: Ich glaube daran, dass wir Ungarn dann eine Zukunft besitzen, wenn wir Ungarn bleiben. Wir pflegen unsere Sprache, verteidigen unsere ungarische und christliche Kultur. Die Voraussetzung jedes zukünftigen Planes ist, dass wir unseren eigenen Weg beschreiten können. Wir besitzen jetzt unsere Unabhängigkeit. Aber dies nicht, wie das der ungarische Spruch so formuliert, so wie die Marmelade, die auf dem Regal erhalten bleibt, sondern man muss sie von Zeit zu Zeit auch verteidigen. Deshalb bitte ich Sie, vergessen Sie nicht, man darf das Schicksal des Landes nicht in die Hand der Internationalisten legen. Obwohl man die Geschicke des Staates längst lenkt, erklärt man, nicht zur Elite zu gehören, die auch weiterhin hinter den Kulissen existiere, um dem guten Herrscher das Herrschen zu erschweren. Hier wird der überall schwelende Antisemitismus zu einer probaten Machttechnologie. Nicht zufällig erklären etwa Orbán und Trump den Juden George Soros zum Antagonisten. Die historisch überlieferten Verschwörungsnarrative, die den Juden die Kontrolle der Hinterbühne zuschreiben, eignen sich für Rechtspopulisten nämlich gut, um etwaige Inkompetenzen zu verschleiern und den eigenen Opfermythos zu erhalten. Die heimlichen Eliten, so die Erzählung, verhindern, dass der Volkstribun sein Werk verrichten kann. Dass der Rechtspopulismus auch in West- und Südeuropa bald mehrheitsfähig sein wird oder schon regiert, dass der Lunatic Fringe aus der Randzone heraus tief in den Mainstream vorgedrungen ist, ist auch der sogenannten Neuen Rechten geschuldet. Diese seit den 1970er Jahren allmählich an Kontur gewinnende Strömung liefert den parteipolitischen Rechten einen großen Teil ihres geistigen Rüstzeugs. Mit dem Konstrukt der konservativen Revolution, die mit dem NS-Regime angeblich über Kreuz lag, hat es die neurechte Bewegung geschafft, den historisch diskreditierten Faschismus ins heutige Europa hinüber zu retten. In der frühen Bundesrepublik ist es zunächst der schweizerische Deutschtümler Armin Mohler, der versucht, der Geschichte des Nationalsozialismus eine Art Trotzkismus von rechts einzuschreiben. Rechte Denker der Weimarer Zeit, die in ideengeschichtlicher Hinsicht mehr Weichensteller als Widersacher waren, neben anderen Ernst Jünger oder Karl Schmidt, sind die geistigen Götzen neurechter Denker, die alten Wein aus neuen Schläuchen servieren. Diese Ideen sind durchaus einflussreich durch Thinktanks in verschiedenen Ländern in Europa. Das reicht von dem Institut für Staatspolitik in Deutschland bis hin zu einem ganzen Set von Thinktanks in Frankreich, die den Rassemblement National unterstützen und fördern und füttern. Das heißt, die Ideen der konservativen Revolution haben durchaus in ganz Europa Resonanz und Resonanz auch gerade, was die politischen Strategien und die Ausrichtung der autoritär rechtspopulistischen Parteien betrifft. Zentral ist das Bestreben, Begriffe und Haltungen, die aus der faschistischen Ideenwelt stammen, als konservativ oder gar hip auszugeben. Das rechtsextreme Denken soll die Mitte infiltrieren. Armin Mohlers beflissene Schüler sind unter anderem die Gründer des Instituts für Staatspolitik, Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weißmann, die das kalkulierte Doppelspiel aus radikaler Pose und Selbstverharmlosung perfektionieren und das Projekt AfD nun mental unterfüttern. Die beiden Männer, die sich in den 10er Jahren überwarfen, lancieren heute arbeitsteilig ihren Hass. Weißmann und die rechte Wochenzeitung Junge Freiheit bedienen das oberflächlich harmlosere, national-konservative und christliche Lager um Alexander Gauland oder Beatrix von Storch. Kubitschek und sein Think Tank IFS samt Antaios Verlag und dem Blog Sezession sind mit der völkischen und neopaganen Gruppierung um den Flügel Björn Höckes verzahnt. Die Begründer der Nouvelle Droite auf der anderen Rheinseite, wie Alain de Benoist oder Guillaume Fay, die auch in Marine Le Pens Bücherregal einen privilegierten Platz einnehmen, waren und sind mit Akteuren wie Mohler und später mit Kubitschek und Konsorten stets in einem produktiven Austausch begriffen. Ganz im Geiste der Waffen-SS sind die neurechten Hetzer europäisch vernetzt. Wie der Historiker Volker Weiß in seinem fulminanten Standardwerk zur Neuen Rechten die autoritäre Revolte illustriert, versorgten die deutschen Kameraden die Franzosen mit dem rechten Kanon der Zwischenkriegszeit. Die Franzosen wiederum inspirierten die Deutschen dazu, sich auf Metapolitik zu fokussieren, um den vorpolitischen Raum zu erobern. In einer bewusst aufgebauschten Anlehnung an den linken Denker Antonio Gramsci zielt man auf kulturelle Hegemonie. Nicht das Parlament ist die wichtigste Arena, sondern sämtliche Bereiche des öffentlichen Lebens, etwa Schulen, Unis, Gewerkschaften, Vereine, digitale Netzwerke und Jugendkultur. Die neue Rechte ist darum bemüht, faschistoide Erzählungen und Denkmuster gezielt in den öffentlichen Raum einzuspeisen. Man stellt bewusst eine Grauzone her, die modische und sprachliche Vermischung der Diskurse. So hat ein Teil der neuen Rechten auch seit Anbeginn versucht, in linken Subkulturen zu wildern, Symbole und Agenten ineinander verwirrt und sich, wie die identitäre Bewegung, ein poppiges und subversives Antlitz verliehen. Schon lange wird versucht, die nationale Frage mit antiimperialistischen Diskursen oder ökologischem Pathos zu verbacken. Die antiliberale Querfront ist das Etappenziel. Umweltschutz kann als Heimatschutz erscheinen. Rassismus wird Ethnopluralismus genannt. Es gehe darum, die Volkskulturen zu erhalten, die der blutleere Gleichmacher Liberalismus seiner imperialen Herrschaft unterwerfe. Die Hauptadressaten der Metapolitik sind aber sicher jene Konservativen, die mit einem Terminus wie Remigration leichter zu ködern sind als mit der Wahrheit, dass Millionen Menschen deportiert werden sollen. Wenn dann ein genuin rassistisches Pamphlet wie das folgenreiche Machwerk »Deutschland schafft sich ab« des SPD-Manns Thilo Sarrazin zum Bestseller wird, hat die Strategie der neuen Rechten verfangen. Auch wenn Markus Söder von Asyltourismus spricht und sein CSU-Kollege Alexander Dobrindt eine konservative Revolution der Bürger als Antwort auf die linke Revolution der Eliten fordert, hat die neurechte Saat zu keimen begonnen. Da ist ein Ex-Verfassungsschutzpräsident, der eine Gefahr für die Verfassung bedeutet, wie der von seiner ehemaligen Behörde als Rechtsextremist geführte Hans-Georg Maaßen im deutschen Politikbetrieb kaum noch ein Skandal. Karl-Heinz Weismann beschrieb schon 2001 das Anliegen des Instituts für Staatspolitik. Uns geht es um geistigen Einfluss. Nicht die intellektuelle Lufthoheit über Stammtischen, sondern über Hörsälen und Seminarräumen interessiert uns. Es geht um Einfluss auf die Köpfe. Und wenn die Köpfe auf den Schultern von Macht- und Mandatsträgern sitzen, umso besser. Eine der einflussreichsten Erzählungen der neuen Rechten ist der Verschwörungsmythos vom großen Austausch, der auch bei Maaßen und Sarrazin anklingt und erklärt, die autochthone Bevölkerung Europas solle durch muslimische Migranten ersetzt werden. Fraglos ist der Feldzug gegen den Islam und die in Europa lebenden Muslime in den letzten Dekaden zum drängendsten Anliegen rechtspopulistischer Akteure geworden. Doch die Schlacht gegen diesen vermeintlichen Gegner wird von einem größeren Krieg überwölbt. Volker Weiß zeigt mit Blick auf zahlreiche Quellen, dass neurechte Ideologieproduzenten von Alain de Benoist bis Karl-Heinz Weismann nicht den Islam als Hauptfeind erachten, sondern den westlichen Universalismus. Alain de Benoist erklärte 2010 im Gespräch mit dem deutschen NPD-Magazin Hier und Jetzt mit Blick auf den Islam: Die größte Bedrohung unserer Identität ist keine andere Identität, sondern der politische Universalismus in allen seinen Formen, der die Volkskulturen bedroht. Dieser wird mindestens untergründig als jüdische Machenschaft imaginiert, mit der die natürliche Volksidentität von innen heraus zersetzt werden soll. Um den Zwei-Fronten-Krieg begrifflich zu fassen, stützen sich die Denker der neurechten Szene auf eine Unterscheidung ihres Götzen Carl Schmitt. Der hatte zwischen wirklichem oder konkretem und absolutem Feind unterschieden. Der Islam, erklärt Weiß, werde im neurechten Denken meist als konkreter Feind adressiert, der sich widernatürlich aus seinem Habitat entferne und den Raum von Europäern oder Deutschen okkupiere. Man bekämpfe ihn, weil er als raumfremd gelte. Seine Existenz als solche sei nicht das Problem. Als absoluter Feind gilt den neuen Rechten ein jüdisch gelesener Liberalismus und dessen Träger, der Amerikanismus, der schwerer zu bekämpfen sei als der Islam, weil er die angestammte Identität und den Geist des Volkes bereits mächtig korrumpiert habe. Dass in den USA mit der Alt-Right-Bewegung selbst eine völkisch-heidnische Bewegung noch rechts des christlich-rechten Mainstreams existiert, die es schaffte, sogar das Präsidentenamt zu kapern, stellt das Denken der Nouvelle Droite indessen vor Probleme. Denn das Volk und dessen zeitlose politische Gestalt werden hier eng mit dem Raum assoziiert. Amerika aber gilt als dunkles Herz einer jüdisch-universalistischen Kultur. Ein anti-amerikanisches Amerika liegt jenseits neurechter Vorstellungskraft. Umso verdutzter sind die Kameraden, dass der Trumpismus Erfolge feiern konnte. Die doppelte Front gegen Juden und Muslime ist für die neue Rechte jedenfalls zentral. Die beiden Hassformen werden theoretisch verzahnt und erfüllen doch jeweils ihre eigene Funktion. Und wir sehen das ganz konkret im Spiel mit der Ideologie des großen Bevölkerungsaustausches. Das ist eine Verschwörungsfantasie, die von identitär rechtsextremen Bewegungen mobilisiert wird, aber gleichzeitig Widerhall findet bei allen rechtspopulistischen Akteuren von Meloni bis Trump bis zur AfD oder Marine Le Pen, die davon ausgeht, dass es einen Masterplan gibt, eine Verschwörung, die autochthone Bevölkerung zu ersetzen durch muslimische Migranten. Aber die sind selber nur die Objekte dieses Plans und die Strippenzieher dahinter sind vermeintlich die George Soros, die mächtigen globalen Eliten, die Globalisten, in letzter Instanz die Juden. Das heißt, auch hier paart sich antimuslimischer Rassismus, die Opposition gegenüber dem konkreten Feind, islamische Migration, mit der Konstruktion des absoluten Feindes, der am Ende jüdisch gesteuerten Weltverschwörung gegen die Nationalstaaten. Der Antisemitismus ist, wie Adorno meinte, noch immer eine tragende Planke in der Plattform, auch wenn er sich heute oft in Chiffren verlautbart. Bei Viktor Orban, der nicht explizit von Juden sprechen will, doch weiß, dass er verstanden wird, klingt das dann so. In Europa läuft gerade ein Bevölkerungswechsel. Teilweise deswegen, damit Spekulanten, wie Soros selbst einer ist, viel Geld verdienen können. Sie möchten Europa zerstören, weil sie sich davon große Profite erhoffen. Andererseits haben sie auch ideologische Motive. Sie glauben an ein multikulturelles Europa. Sie mögen das christliche Europa nicht, sie mögen die christlichen Traditionen Europas nicht und sie mögen Christen nicht. Dass der Islam sich im Abendland ansiedeln konnte, wird im neurechten Denken als fatales Resultat der die Volkskräfte zerstörenden und als jüdisch geltenden liberalen Ideologie interpretiert. Im ersten Fall, so Volker Weiß und Samuel Salzborn, habe der Gegner eine wirkliche Identität, die fremd ist und die eigene herausfordern mag, mit der man aber theoretisch Frieden schließen könnte, wenn sie in Europa nicht mehr ansässig wäre. Im zweiten Fall werde die endgültige Auflösung des eigenen ins absolute Nichts befürchtet. Antisemitismus ist, wie Sartre erklärte, eine leidenschaftliche Weltanschauung, eine Kulturtechnik, die dabei hilft, die Widersprüche der Moderne zu erklären. So zielt Antisemitismus auch immer darauf ab, eine vermeintliche Urtümlichkeit von ihrer zivilisatorischen Entstellung zu befreien. Der Islam bekleidet, wie Volker Weiß zeigt, im neurechten Denken eine andere Rolle, die durch projektive Hassliebe gekennzeichnet ist. So werden 2 Milliarden muslimische Menschen, die heterogene Community der Umma, als ein uniformer Block fantasiert, als misogyne, homophobe, urzeitlich maskulinistische Machos. Die völkische Rechte projiziert auf die Muslime jene identitäre und urtümliche Strenge, die sie meint, im Westen nicht mehr ausleben zu dürfen. Die liberaldemokratische Weise zu leben habe das Abendland derart geschwächt, dass es den noch kriegerisch verfassten Muslimen schlichtweg nichts mehr entgegensetzen könne. So bekämpfe man hier auch etwas, meint Weiß, wodurch man sich unter anderen Vorzeichen und in Konkurrenz selbst wiedererkenne. Mit Blick auf die Muslime ist dies nichts weiter als ein rassistisches Trugbild. Was indes Gruppierungen wie die Hamas und andere islamistische Bewegungen betrifft, sind Ähnlichkeiten wohl kaum zu verkennen. Nicht nur der archaische Männlichkeitskult, die Angst vor der geschlechtlichen Ungenauigkeit, der Hass auf die liberale Demokratie oder die fixe Idee von Einheit und Reinheit sind Islamisten und völkischen Rechten gemein. Mit den anderen Merkmalen direkt verbunden, teilen sie ein weiteres Ideologem, den eliminatorischen Antisemitismus. Am 7. Oktober 2023 überwindet ein Killerkommando der Hamas die Sperranlagen des jüdischen Staates und tötet die Soldaten an der Grenze zu Gaza, um sich hernach durch den Süden von Israel zu morden. 1139 Menschen werden auf bestialische Weise getötet. Zahlreiche Frauen werden massenvergewaltigt, auch Kinder aller Altersgruppen niedergeschlachtet. Die Opfer werden nicht als Israelis attackiert. Sie werden als Jüdinnen und Juden ermordet. Seit sie sich Ende der 1980er Jahre gegründet und eine Charta formuliert hat, strebt die radikal-islamistische Hamas die völlige Vernichtung des Staates Israel und seiner jüdischen Bevölkerung an. Auch wenn wohlmeinende westliche Beobachter immer wieder meinten, so schlimm werde es nicht kommen und den antisemitischen Vernichtungsfuror als rhetorisches Beiwerk des Befreiungskampfes lasen, hat die Hamas in Worten und Taten nie einen Hehl aus ihrer Kernabsicht gemacht. Ihre Charta beschwört einen Krieg gegen die Juden, der bis zur Auslöschung geführt werden soll, auch über die Causa Palästina hinaus. Betrachtet man indes das ideologische Gerüst der Hamas als Ableger der Muslimbruderschaft, kann der 7. Oktober nur wenig überraschen. 1928 gegründet und später aus Ägypten in die Welt exportiert, bildet die Vereinigung der Muslimbruderschaft gleichsam den Kern jenes modernen Phänomens, das oft mit dem Begriff Islamismus bezeichnet, einen bunten Strauß an Gruppierungen umfasst. Diese sind teils miteinander verfeindet und befinden sich zugleich in einer Frontstellung zum Westen, wobei ihre Weltsicht von westlich-modernen antisemitischen Mythen durchformt ist. Die Worte Islamismus und politischer Islam umreißen überaus unscharfe Mengen. Die Diskursexplosion um das Thema Islamismus hat die Konturen schließlich vollends vernebelt. Da gibt es jene bornierten Kulturessentialisten, die aus medinischen Suren zitieren und meinen, Islam und Islamismus zu trennen sei nicht möglich, weil das Textwerk von Sunna und Koran das Politische dem Religiösen einverleiben würde. Jene oft rassistisch motivierten Akteure, die dem Islamismus Schützenhilfe leisten, wenn sie seine Interpretation des Islam als dessen ewige Wahrheit betrachten. Denn auch wenn es stimmt, dass politische Momente aus Koran und Hadithen nicht getilgt werden können, ist deren genaue Form nicht kodifiziert. Der Islam ist in theoretischer Hinsicht die Summe exegetischer Möglichkeitsräume. In der Praxis ist er das, was Muslime daraus machen. Dies aber war gestern, ist heute und wird morgen ein breites Panorama an Lebensformen sein. Neben muslimfeindlichen Essentialisten gibt es möchtegern linke Kulturrelativisten, die jede Kritik am radikalen Islamismus zur orientalisierenden Anmaßung erklären, dessen Freiheits-, Frauen- und Judenhass leugnen und dem antikolonialen Pathos aufgesessen sind. Noch der grausamste Auswuchs islamistischen Terrors wird als authentische Kultur interpretiert, die sich subaltern und moralisch sakrosankt gegen westlichen Imperialismus behaupte. Beide Extrempositionen liegen falsch. Jene, die Islam zu Islamismus erklärt, und jene, die an letzterem nichts anstößig findet. Was nun macht diese Ideologiefamilie aus, die hier in Ermangelung besserer Begriffe als islamistisch bezeichnet werden soll? Islamisten sind trotz ihrer ideellen Schnittmengen mit ultrakonservativen Muslimen in aller Regel Reformideologen, die weite Teile der langen Tradition islamischer Rechtsgelehrsamkeit verwerfen. Eben jene Tradition sei zutiefst korrumpiert, durch fremde Einflüsse marode geworden. Das frühe Zersplittern der islamischen Gemeinschaft und ein gotteslästerliches Leben der Muslime hätten den geopolitischen Verfall der ursprünglich glorreichen Umma verschuldet. Deshalb müsse man vorwärts zurück mit der Formel des Ursprungs die Zukunft gestalten. Das 19. und das frühe 20. Jahrhundert, als der Westen die muslimische Welt kolonisiert, stellen für nicht wenige in der Region eine exorbitante Demütigung dar. Dabei sind es nicht nur Unterdrückung und Enteignung, nicht bloß die politisch-ökonomische Knechtschaft, in welche die Regionen des Osmanischen Reiches während seines schleichenden Zerbröckelns geraten. Es ist auch die kulturelle Durchdringung der Lebenswelt, die Übernahme sogenannter westlicher Sitten durch einige muslimisch-urbane Milieus, die eine narzisstische Kränkung befördert und die islamistische Bewegung gebiert. Der Islamismus ist die pathologische Antwort auf Freiheit und Unterdrückung zugleich. Auf die janusköpfige westliche Moderne, die die Idee des autonomen Individuums und seiner persönlichen Befreiung im Gepäck hat, das Gros der kolonisierten Subjekte aber unterdessen mit Gewalt unterwirft. Der Gründer der Muslimbrüder, Hassan al-Banna, kämpft nicht nur gegen die koloniale Herrschaft der Briten. Es ist gerade die Idee der Befreiung des Subjekts aus dem starren Gehäuse einer ewigen Ordnung, die die fixe Idee einer Zeit hervorruft, als die Gemeinschaft noch eins mit sich war. Rein und deshalb zum Siegen erkoren. Der tunesisch-französische Psychoanalytiker und Islamismusexperte Fethi Benslama beschreibt den Wechsel vom Begehren, ein anderer zu sein, hin zur Verzweiflung, man selbst sein zu wollen. In einer Sprache, die im Predigerton daherkam, errichteten die Islamisten einen monolithischen Islam, der unter keinem inneren Widerspruch leidet, spitzten den Gegensatz zwischen Islam und Westen zu und proklamierten das Projekt der Wiederherstellung des Eigenen und Reinen durch eine andere Form der Unmittelbarkeit, nämlich den Zugang zur ursprünglichen Ganzheit der Politik. Es ist das Versprechen der Rückkehr in das goldene Zeitalter der Gründung des Islam, in der Ursprung und Befehlsgewalt im selben Prinzip in den Händen des Propheten, Gründers, Gesetzgebers, dann in denen seiner vier Nachfolger, vereint waren. Eine Zeit vermeintlich idealer Gerechtigkeit auf Erden, vor dem Fall in die Spaltung und den inneren Aufruhr, den die Gemeinschaft in der Folge erlitten hat. Es ist al-Bannas Landsmann, der Ägypter Said Qutb, späteres Mitglied der Muslimbruderschaft, Spiritus Rector der schillernden Bewegung und Ideenlieferant des politischen Islam über konfessionelle Gräben hinweg, der den Verfallsbefund popularisiert. Der Gesellschaft unter Gottes Souveränität, die allein im goldenen Zeitalter herrschte, in der Ära des Propheten und der ersten vier Kalifen, wird jene Gesellschaft gegenübergestellt, in der Menschen sich Souveränität anmaßen würden. Die Dschahiliya herrsche nun überall dort, wo nicht ein streng islamistisches System nach Qutbs geistiger Bauart existiert. Der Terminus Dschahiliya bezeichnet in der alten Tradition die vorislamische heidnische Kultur, die auf der arabischen Halbinsel bestand. Qutb enthistorisiert den Begriff und legt ihn als kollektiven Geisteszustand aus, in den die Umma nach dem Golden Age zurückgefallen sei. Er tilgt somit ungefähr 14 Jahrhunderte islamische Geschichte und Rechtsgelehrsamkeit. In der Gegenwart aber müsse der Islam über den Dschihad wiederhergestellt werden, nicht nur gegen den westlichen Aggressor, sondern potenziell auch gegen jene Muslime, die es nicht verdienen, als solche zu gelten, wie Nasser und die freien Offiziere in Ägypten. Die Scharia, wie Said Qutb sie liest, ist das einzige Gesetz, das Gültigkeit hat und soll den Staat, die Kultur, die Gesellschaft durchherrschen. Dschahiliya bedeutet Herrschaft des Menschen über den Menschen oder vielmehr Unterordnung unter den Menschen statt unter Gott. Es meint Ablehnung der Vollkommenheit Gottes und Liebedienerei gegenüber Sterblichen. In diesem Sinne bezeichnet Dschahiliya nicht nur einen bestimmten historischen Zeitabschnitt, sondern einen Zustand. Einen solchen Zustand menschlicher Verhältnisse gab es früher, gibt es heute und wird es vielleicht auch in Zukunft in Gestalt von Dschahiliya, diesem Zerrbild und Todfeind des Islam, geben. Immer und überall stehen Menschen vor der klar umrissenen Wahl, entweder das Gesetz Gottes als Ganzes zu befolgen oder die von diesem oder jenem Menschen aufgestellten Gesetze anzuwenden. Im letzteren Fall befinden sie sich im Zustand der Dschahiliya. Der Mensch muss sich entscheiden, Islam oder Dschahiliya. Der empfundene Niedergang der eigenen Größe wird als Resultat der Vermischung gelesen, als Ergebnis einer Erosion des angestammten Daseins, das durch das Fremde vergiftet worden ist und deshalb zur Beute des Feindes verkommt. Nun hat die Tatsache, dass die islamische Welt gegenüber der christlichen ins Hintertreffen kam, komplexe historisch-politische Gründe. In der Frühzeit, dem Christentum weit überlegen, wissenschaftlich, kulturell und militärisch obenauf, hat die islamische Welt schon während des Mittelalters sukzessive an Macht eingebüßt. In der Neuzeit hat sie dem christlichen Europa nur selten etwas entgegenzusetzen. Dies aber liegt eher im Festhalten am Alten, als daran, dass man zu viel Neues integrierte. Atatürk in der Türkei und die Pahlavis im Iran folgten der Lesart, dass es gerade das Beharren auf der islamischen Rechtsordnung war, durch welche die Muslime das Nachsehen hatten. Übereifrig in die andere Richtung forcieren sie die westliche Modernisierung und versuchen, den Islam aus der Gesellschaft zu verbannen. Qutb und Co. folgen dem anderen Extrem. Wie der Islamist Al-Maududi formuliert hat, liege die Tragödie eben darin begründet, dass der wahre Islam als Gegenbild zum Westen nur mehr als sein eigener Schatten existiere. Fethi Ben Slemah, dessen großes Projekt es ist, die Begriffe der Psychoanalyse auf seine Herkunftsreligion zu übertragen, hat den Tropus vom Übermuslim geprägt. Es gelte immer noch mehr muslimisch zu werden, den Islam mithin zu verabsolutieren, das Politische komplett ins Religiöse aufzuheben. Die politische Ideologie des Islamismus sei so ihrem Wesen nach antipolitisch, da die Menschen sich nicht selbst ihre Ordnung geben dürfen. Demokratie bedeutet Ungläubigkeit. Nur unter den Bedingungen eines Gottesstaates und radikal islamischer Gesellschaft und Kultur sei dem islamistischen Verständnis zufolge auch politische Größe zu erreichen. Als Verursacher der Dekadenz werden bei Qutb, wie im neurechten Denken, die Juden ausgemacht. Sie gelten als Medium des Liberalismus, als Prinzip der Entartung gemeinschaftlicher Ordnung. Der Politikwissenschaftler und Islamismusexperte Stefan Griegert. Womit wir es also zu tun haben, ist im Kairo der 1920er Jahre das Hereinbrechen von modernen gesellschaftlichen Strukturen in eine noch recht traditional geprägte Gesellschaft. Und auf dieses Hereinbrechen der Moderne mit all ihren Erscheinungsformen, von der Herausbildung von sowas wie einem modernen liberalen Bürgertum, dem Entstehen einer auch organisierten Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung, der Etablierung einer damals ziemlich radikalen Frauen-Emanzipationsbewegung, auf genau diese Entwicklung reagiert die Muslimbrüderschaft. Darauf reagieren Hassan al-Banna und später dann auch Said Qutb. Und ihre islamistische Ideologie, die wie in einem Brennglas dann auch den modernen Antisemitismus in die Ideologie mit aufnimmt und diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen antisemitisch interpretiert, die reagieren mit einer pathisch-projektiven Reaktionsweise auf diese Moderne. Das heißt, all das, was sie als bedrohlich, als zersetzend, als feindlich für die islamische Gemeinschaft ansehen, das projizieren sie auf Juden und das Judentum. Wie kommt es, dass die Ideologie des Islamismus ihre Feindschaft gegen die westliche Kultur mit westlichem Antisemitismus grundiert? Im 19. und 20. Jahrhundert verzahnen sich in Teilen der islamischen Welt Motive altislamischer Judenfeindschaft mit den importierten Bildern des aus der christlichen Kultur entstandenen Verschwörungsantisemitismus. Die Nazis schließlich forcierten den Import. Mit Hilfe von Leuten wie dem palästinensischen Großmufti Amin al-Husseini und dem Gründer der Muslimbrüder Hassan al-Banna sendeten sie über viele Jahre antisemitische Rundfunkpropaganda in arabischer, persischer und türkischer Sprache in weite Teile der islamischen Welt. Der Antisemitismus wird zu einem Leitbild der islamistischen Muslimbruderschaft, die in den 30er und 40er Jahren immer mehr zur Massenbewegung avanciert und deren totalitäres Gesellschaftsmodell nicht zufällig zur gleichen Zeit konstruiert wird, da der Totalitarismus in Europa Konjunktur hat. Genau wie Faschismus und NS-Ideologie strebt der Islamismus einen dritten Weg neben Kapitalismus und Kommunismus an. Der Jude gilt den Rechten und den Islamisten als Verursacher beider Großideologien, als Menschheitsfeind und Gegenprinzip, als personifiziertes Gift der Moderne, als Zersetzer der Einheit von Umma und Volk. Man könnte bei beiden Bewegungen von einem modernen Antimodernismus sprechen, weil es ist einerseits antimodern, weil man auf vergangene Zustände positiv Bezug nimmt. Zugleich lehnt man aber ja nicht alle Erscheinungsformen der Moderne ab, weder im europäischen Rechtsextremismus, der in einigen Aspekten ja sogar ausgesprochen modern, pro-modern war, genauso wenig wie im Islamismus. Man bedient sich ja vieler Erscheinungsformen der modernen Gesellschaft, insbesondere der modernen Technik, um den eigenen Konzeptionen zum Durchbruch zu verhelfen. Vor allem sehen wir aber Gemeinsamkeiten und Schnittmengen im ideologischen Bereich. Die große wirkliche Klammer, wo die deutlichsten Gemeinsamkeiten sind, ist der Hass auf Juden und Jüdinnen, das ist der Antisemitismus. Das ist die Basis, von der ausgehend es dann ja auch zu einer ganz konkreten, praktischen Kooperation von Teilen der islamistischen Bewegung und teilweise auch der deutlich weniger religiös geprägten arabisch-nationalistischen Bewegung im Nahen und Mittleren Osten mit der faschistischen Bewegung in Italien und insbesondere auch mit dem deutschen Nationalsozialismus kommt. Nicht die technische Moderne schafft den reaktiven Unmut, sondern die gesellschaftliche Emanzipation. Rechte, genau wie islamistische Akteure, kämpfen mit hochmodernen Organisationsformen, militär- und medientechnologisch versiert, gegen die im emanzipierten Juden und der autonomen Frau symbolisierte Moderne. Der deutsche rechte Historiker Ernst Nolte verwendet den Begriff der Okzidentose und begeistert sich in einem seiner jüngeren Bücher für den Islamismus als dritte radikale Widerstandsbewegung. Er zitiert den Bericht des NS-Propagandisten Giselher Wirsing aus den 30er Jahren, der beschrieben habe, wie er in einem Café neben weißbärtigen Arabern gesessen habe, die in großer Reihe ihre Wasserpfeife rauchten, und dass plötzlich eine Gruppe junger zionistischer Siedler vorbeigekommen sei. Junge Männer und Frauen in leichter Bekleidung, plaudernd und lachend, ihr Arbeitsgerät auf den Schultern. Die arabischen Greise hätten sich höchst befremdet, ja fassungslos gezeigt. Für sie stellten diese jungen Zionisten ein Musterbild alles dessen dar, was befremdend und hassenswert an der Moderne war. Von jüdisch induzierter Okzidentose ist auch der Islamist Said Qutb überzeugt. 1948 geht er zwecks Studien für 2 Jahre in die USA. Sein Kontakt mit der US-amerikanischen Gesellschaft verstärkt seinen Hass gegenüber dem Westen. Dies in Verbindung mit der Staatsgründung Israels verhärtet indes auch seinen Antisemitismus. 1950 erscheint eine Abhandlung, die später zum Standardwerk diverser Islamisten von Kairo über Riad bis nach Teheran wird. Die Schmähschrift »Unser Kampf mit den Juden« ist eine Anklage gegen die moderne Gesellschaft und beschwört einen transhistorischen Krieg. Die Juden hätten sich seit Mohammeds Zeiten gegen die Gemeinschaft der Muslime verschworen. Seit beinahe 14 Jahrhunderten nun versuchten sie, die angestammte Identität auf hinterhältige Weise zu zersetzen. Auch die Lehren von Karl Marx, Sigmund Freud und Emil Durkheim, die den frommen Glauben, die sexuelle Sittlichkeit und nicht zuletzt die familiale Ordnung korrumpiert hätten, werden als jüdische Machenschaft gelesen. Hinter der Doktrin des atheistischen Materialismus steckte ein Jude. Hinter der Doktrin der animalistischen Sexualität steckte ein Jude. Und hinter der Zerstörung der Familie und der Erschütterung der geheiligten Beziehungen steckte ebenfalls ein Jude. Said Qutb zieht alle Register des modernen Verschwörungsantisemitismus und geißelt die Juden als Feinde der Muslime, aber auch der Christen und der Menschheit im Ganzen. Seine beflissenen Schüler von Khomeini bis Hamas werden besagte Motive übernehmen und wie Qutb eine altislamische Erzählung über Juden mit dem aus dem Christentum herausgewachsenen modernen Antisemitismus verschränken. Textfragmente aus Hadithen und Koran werden von Hamas auf Augenhöhe mit Passagen aus dem Propagandatext »Die Protokolle der Weisen von Zion« bemüht. Durch ihren Reichtum seien die Juden in der Lage, die globale Medienlandschaft zu beherrschen, Revolutionen und Kriege anzustacheln. Wie im Antisemitismus als Allerklärung üblich, werden komplexe historische Prozesse als willentliche Handlungen der Feindgruppe gelesen. Die französische wie die kommunistische Revolution – Der Erste wie der Zweite Weltkrieg. Der Kapitalismus wie der Kommunismus werden den Juden auf ihr Schuldkonto geschlagen. Auch für Imperialismus und Kolonialismus seien sie vollends verantwortlich zu machen. Außerdem, so heißt es in der Charta der Hamas, regten sie die Errichtung der Vereinten Nationen und des Sicherheitsrates an, um die Welt mithilfe ihrer Mittelsmänner zu beherrschen. Die Juden und das zionistische Projekt, so erklären es die Forscher Klaus Holz und Thomas Hauri, stehen im islamistischen Antisemitismus, genau wie bei alten und neurechten Nazis, für das Universale und Auflösende. Sie werden als Antivolk fantasiert, das für sich selbst nicht lebensfähig sei, sondern für seinen Parasitismus ein vormals gesundes Wirtsvolk befällt. Mit der Formel von klandestiner Herrschaft und Zersetzung, die im klassischen Islam keine Grundlage hat, konnten nicht nur die diversen verlorenen Kriege der arabischen Heere gegen Israel erklärt werden. Islamisten haben hiermit auch eine Begründung für die Zwistigkeiten innerhalb der Umma parat. Für die türkisch-islamistische Bewegung Milli Görüş oder für die Muslimbruderschaft in Ägypten werden die mäßig religiösen eigenen Eliten zuweilen auch als Krypto-Hebräer fantasiert. Da gelten Figuren wie Atatürk und Nasser mitunter als Agenten des Weltjudentums. Denn der Islamismus kämpft ja gegen jene Muslime, die vom rechten Weg abgekommen seien, und gegen die Regierungen, denen man vorwirft, die schändliche Trennung von Staat und Religion aus dem dekadenten Westen übernommen zu haben. Auch wenn sich der Nationalismus von Nasser in der Feindschaft gegen den jüdischen Staat kaum von der Muslimbruderschaft unterschied, standen beide Bewegungen im 20. Jahrhundert in einer harten Konkurrenz zueinander. Auch wenn der Islamismus insgesamt bis in die 1970er Jahre hinein im Nahen und Mittleren Osten ein ideologischer Underdog blieb, wurde seit seiner Entstehung fleißig missioniert und karitative Arbeit geleistet. Die Muslimbruderschaft und andere islamistische Gruppierungen haben sich in vielen Ländern ein ökonomisch und gesellschaftlich prosperierendes und politisch einflussreiches Schattenreich errichtet. Und der Einfluss von Qutb wirkt bis heute auch dort, wo die Muslimbrüder selbst keine Machtbasis haben. Auf der arabischen Halbinsel etwa verschmolz sein Gedankengut mit dem des Wahhabismus, mitunter vermittelt durch ägyptische Migranten. Diese in der Mitte des 18. Jahrhunderts ohne direkten Kontakt mit dem Kolonialismus entstandene puristische Form des Islam hat sich aus der ohnehin schon strengen hanbalitischen Rechtsschule entwickelt. Auch der Wahhabismus neigt dazu, einen Großteil der Muslime als ungläubig zu verurteilen. Eng mit dem saudischen Königshaus verbandelt, propagiert er einen radikalen Monotheismus. Gräberwallfahrt und Heiligenkultus gelten ihm als Ausdruck von Vielgötterei. So erklärt sich nicht zuletzt seine innige Feindschaft mit der schiitischen Glaubensauslegung. Die kultische Verehrung der schiitischen Imame als vermeintlich legitimen Nachfolgern Mohammeds gilt dem Wahhabismus als satanische Praxis. Mit dem Phänomen des Wahhabismus verwandt ist das, was gemeinhin Salafismus genannt wird. Der Unterschied zum Wahhabismus liegt vor allem darin, dass die enge Verbindung zum Königshaus Saud von den Salafisten aufgekündigt wurde. Mit Qutb islamistischer Ideologie teilt der Salafismus seine abschätzige Haltung gegenüber der islamischen Rechtsgelehrsamkeit, die radikale Jahiliya-Diagnose und die Projektion einer goldenen Ära. Auch die Ablehnung des Westens und der Mischung mit dem Fremden sowie der damit gekoppelte Antisemitismus sind hier verbindende Denkmuster. Das islamistische Modell des iranischen Regimes ist ebenfalls mit Qutbs Denken schwanger gegangen. Während es sich gleichzeitig mit Wahhabismus und Salafismus auf Kriegsfuß befindet. Das Amalgam aus antikolonialer Rhetorik und einem projektiven Hass auf die Juden, das für die Muslimbrüder maßgeblich ist, kennzeichnet auch den antisemitisch kodierten Antizionismus des iranischen Regimes. Von der Kontinuität her in Bezug auf die Muslimbrüder muss man darauf verweisen, dass die Schriften von Hassan al-Banna und insbesondere Said Qutb nicht nur eine wichtige Rolle für den Revolutionsführer Khomeini und andere führende Leute des iranischen Regimes gespielt haben, sondern dass der heutige oberste geistliche Führer Ali Khamenei die Schriften von Said Qutb ins Persische, in Farsi übersetzt hat, schon vor der Revolution. Auch da sieht man also, inwiefern die Schriften der frühen wichtigen Ideologen der Muslimbrüderschaft weltweit die aktuellen Ausprägungen des Islamismus ganz maßgeblich geprägt haben. »1979, das Jahr der islamischen Revolution im Iran und des ägyptisch-israelischen Friedens«, ist das Schicksalsjahr des globalen Islamismus. Seine Zeit scheint nun endgültig gekommen zu sein. Spätestens nach dem Yom Kippur-Krieg im Oktober 1973 beginnt der Stern des arabischen Nationalismus zu sinken und Islamisten verschiedener Couleur empfehlen sich als neue Leitideologen. Zugleich spült der immense Anstieg der Rohölpreise Milliarden an Petrodollars in die Kassen der Golfmonarchien. Geld, das dazu genutzt werden wird, einen ultrakonservativen Islam wahhabitisch-salafistischer Prägung in weite Teile der Welt zu exportieren. Ein Vorgang, der paradoxerweise nicht ohne den Erfolg des Ayatollah Khomeini zu erklären ist. Denn dessen zementierter Anspruch auf die Macht setzt die Islamismus-Spirale in Gang. Schiitische und sunnitische Akteure geraten in einen islamistischen Überbietungswettbewerb. Seither haben sich Teile der islamischen Welt politisch und gesellschaftlich re-islamisiert. Obgleich sich die Muslimbrüder mit vielen salafistischen Gruppierungen alles andere als grün sind, hat der Export wahhabitischen Denkens, der in den 1970ern vom Golf aus begann, in weiten Teilen der islamischen Welt einen gesellschaftlichen Nährboden geschaffen, auf dem auch das Projekt der Muslimbruderschaft, den Islam zu verabsolutieren, gedeiht. Und zwar schlicht, weil die Losung »Der Islam ist die Lösung«, die Hassan al-Banna einst stolz propagiert hatte, auf deutlich mehr Akzeptanz trifft als früher. Nicht von ungefähr ist der arabische Frühling als Ruf nach Freiheit und Demokratie von einem islamistischen Winter überdeckt worden. Nun gibt es die wohlmeinenden westlichen Beobachter, die in den Muslimbrüdern von heute am liebsten eine Art islamische CDU erkennen wollen und deren ideologisches Bewusstsein ignorieren. Und tatsächlich haben sich Teile der heterogenen Bruderschaft inzwischen zum Parlamentarismus bekannt. Statt mit Waffengewalt für die Sache zu kämpfen, wird durch die Institutionen marschiert. Allein den gleichen Weg gehen auch die Rechtspopulisten, und doch sind sie nicht Demokraten zu nennen. Jedenfalls zeigen die bisherigen Herrschaftsversuche der Muslimbrüder und ähnlicher Akteure eine antidemokratische Grundtendenz, etwa in Gaza und natürlich im Sudan. Aber auch in Ägypten unter Mohamed Mursi, der bis zu seiner Absetzung 2013 zunehmend autoritärer regierte und das Scharia-Recht radikal verschärfte. Die Scharia als Basis islamistischer Politik ist nicht abschließend kodifiziert. Sie ist kein bewegungsloses Regelgefüge, sondern eine Art lebendige Methode. Man könnte sie mit Demokratie kombinieren. Islamisten aber können und wollen es nicht. Den ostentativen Hass auf den Westen als geistig-geografischen Ort der Dekadenz teilen sich Islamisten und Rechtsextremisten. Sie haben ihn noch mit jemand anderem gemein, der außerdem mit diesen wie jenen paktiert. Dem Herrscher im Kreml, Wladimir Putin. Das Monströse dringt, auch wenn es sich langsam entfaltet, ins Bewusstsein oft als etwas Plötzliches ein. Wer sehen wollte, der konnte auch sehen. Dennoch schien das Szenario Krieg hinter einer kollektiven Sichtgrenze verborgen. Wenigstens hier in den Gesellschaften des Westens, die sich heimlich als globale Vernunft-Avantgarde und friedliches Zentrum des Planeten ansahen. Der Krieg erschien wohl vielen als eine Verirrung der vermeintlich rückständigen Weltperipherie. Am Morgen des 24. Februar 2022 aber erwacht die europäische Öffentlichkeit aus ihrem geopolitischen Schlummer. Die letzten Illusionen vom Ende der Geschichte und der longue durée einer befriedeten Menschheit zerbersten mit dem von Wladimir Putin befohlenen Überfall auf die Ukraine. Der Krieg, den Russland seit 2014 vom Westen kaum beachtet im Donbass geführt hat, dehnt sich auf das ganze Nachbarland aus. Parallel aus Norden, Osten und Süden fallen russische Soldaten in die Ukraine ein, mit dem Kriegsziel, sie als souveräne Nation dauerhaft von der Landkarte zu tilgen. Seither ist der geopolitische Diskurs vom Befund einer Zeitenwende durchdrungen. Der Angriffskrieg gilt als Kristallisation eines längst bestehenden Zwists der Systeme. Russland, so die plausible Erzählung, habe nicht nur seinen Nachbarn mit Krieg überzogen, sondern der liberalen Demokratie als einer Lebensform den Kampf angesagt. Die vermeintliche Verkommenheit des liberalen Westens ist das vielleicht wichtigste Ideologem konservativer Thinktanks in Russland und Herzstück der putinschen Staatspropaganda. Der Westen bildet die Negativfolie der eigenen Identitätskonstruktion. Russland profiliert sich politökonomisch und soziokulturell als dessen Antagonist. Wenn es wahr ist, dass wieder Systeme konkurrieren, stellt sich die Frage, was den Westen hier herausfordert. Folgt der Kreml einer eigenen Ideologie, einem kohärenten Gegenstück zur liberalen Ordnung? Und wie kam es, dass die Russische Föderation, die sich in den 1990er Jahren politisch und gesellschaftlich gen Westen orientierte, eine radikale Gegenbewegung vollzog? Zentralistische Autokratie und imperialer Expansionismus werden in westlichen Erzählungen zuweilen als Russlands naturwüchsige Seinsweise missdeutet. Wer so etwas glaubt, unterschätzt den Zufall als wesentlichen Treiber historischer Entwicklung und bewegt sich seinerseits im geistigen Dunst der russischen Hardcore-Konservativen und ihrer rechten Kameraden im Westen. Das Putin-Regime ist kein russisches Schicksal. Dass Liberalismus und Demokratie in der russischen Gesellschaft keinen Ankerplatz fanden, hat mit der Art und Weise zu tun, in der diese Konzepte nach Russland gelangten. Die heutige Tragödie liegt weniger in den langen Linien der Geschichte begründet, als in den radikalen Umwälzungsprozessen der turbulenten 1990er Jahre. Am 26. Dezember 1991 hört die Sowjetunion auf zu existieren. Jelzin wird Präsident der Russischen Föderation, dem Rechtsnachfolger der UdSSR. Der Weltgeist scheint den radikalen Umbau zu fordern. Die Zeit der Schocktherapie steht bevor. Die Planwirtschaft wird in rasendem Tempo durch den Deregulierungskapitalismus neoliberaler Provenienz abgelöst. Jelzin und andere Liberale stemmen sich gegen die chinesische Lösung. Der Markt soll keinesfalls behutsam auf den Plan treten. Vielmehr soll der Cut derart bruchartig erfolgen, dass der Kommunismus unmöglich wiederkehren kann. Jelzin schrieb später, die Schocktherapie sei eine Notoperation ohne Narkose gewesen. Bei vollem Bewusstsein, unter qualvollen Schmerzen. Wahrscheinlich wäre es anders gar nicht möglich gewesen. In Russland hat es nie etwas gegeben außer der stalinistischen Industrie, der stalinistischen Wirtschaft. Dieses System war nicht anders zu zerstören. Wie es geschaffen wurde, so endete es auch. Gewaltsam. Das Gewaltsame aber lag auch darin begründet, dass Liberalismus und Demokratie nicht gleichermaßen gefördert worden sind. Der Fokus lag auf der neoliberalen Wirtschaftsagenda des Washington Consensus. Steuersenkung und Austerität, die Förderung ausländischer Investitionen und eine Deregulierung der Kapitalmärkte standen im Vordergrund. Gleichzeitig Demokratie einzuführen, wurde von vielen als gefährlich erachtet, da wirklich freie und faire Wahlen den Zombie-Kommunismus hätten aufleben lassen. Die Reformer und ihre Unterstützer im Ausland beruhigten sich mit dem fatalen Argument, man müsse erst die Wirtschaft liberalisieren, was die Bildung einer Mittelschicht zur Folge haben würde, die dann als Motor der Demokratie dienen könne. Dass wirtschaftliche Freiheit und die Herrschaft des Volkes gleichsam naturwüchsig Hochzeit halten würden, war ein mindestens geschichtsvergessener Irrtum. Statt einer stabilen demokratischen Mitte gedeiht nun die Kaste der Oligarchie. Es ist die Stunde des Raubtierkapitalismus. In der Phase der Privatisierung werden einige wenige unendlich reich, oft aus der alten Nomenklatura. Der Großteil der russischen Bevölkerung aber rutscht nun immer tiefer in die Armut, leidet unter massiv steigenden Preisen bei gleichzeitig sinkenden Löhnen und Renten, unter versteckter Arbeitslosigkeit und dem Abbau staatlicher Investitionen. Es ist diese überaus chaotische Phase, die den Boden für den späteren Backlash bereitet. Doch nicht zum Kommunismus, wie von Jelzin befürchtet, sondern zum putinschen Autoritarismus. Eine wirklich liberale Demokratie hat es in Russland niemals gegeben. Der Begriff ist im kollektiven russischen Gedächtnis indes mit genau jener Zeit verbunden, mit der verordneten Modernisierung von oben, die unten zu massenhaftem Elend geführt hat. Die Demokratie war diskreditiert, ohne dass die Menschen sie kennenlernen konnten. Vor diesem Hintergrund hat sich dann Putin den Russen als Führer aus der Krise empfohlen. Die Politikwissenschaftlerin Gwendolin Sasse, wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Es ist wichtig, auch auf die Zeit gleich nach 1991 zu blicken und da insbesondere auch auf die erste Verfassung des unabhängigen Russlands nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion von 1993. Denn in dieser Verfassung ist ein starkes Präsidialsystem angelegt mit weitreichenden Dekretvollmachten und es ist auch von Präsident Jelzin genutzt worden. Wir erinnern uns, es ist auch die Zeit, in der er buchstäblich das Parlament bombardieren ließ, als es seinen Reformen nicht zustimmen wollte. Also das hat mit Demokratie wenig zu tun. Aber zum Ende gab es damals, anders als heute, wirkliche Opposition aus verschiedenen Richtungen, von links und von rechts und manchmal auch nicht so wirklich nach links und rechts zu trennen. Und mit Putins Amtsantritt, er übernimmt ja erst kommissarisch von Jelzin, wurde von Jelzin auf diesen Posten berufen und stellt sich dann 1999 zur Wahl, wird mit einer großen Mehrheit gewählt und eigentlich von da an setzt dann ein sehr systematisches Prozess der weiteren Autokratisierung ein. Putin ist also von Beginn an Autokrat, folgt wirtschaftlich aber zumindest am Anfang in vielerlei Hinsicht dem Jelzinschen Weg, reüssiert als Pragmatiker, nicht als Ideologe. Die 1990er Opposition, dominiert von einer Art Nationalkommunismus, in dem rechte und linke Positionen verschmelzen, hat sich Anfang der Nullerjahre neu organisiert. Ein illiberaler Konservatismus beginnt sich gegen den Liberalismus und den Kommunismus gleichermaßen zu wenden. In ihrer wegweisenden Studie über Russland und den Westen hat die deutsche Soziologin Katharina Blum gezeigt, wie diese vielgestaltige Bewegung in Russland immer stärker den Diskurs dominiert und Putins zunächst dünnem ideologischen Gebäude die tragenden Säulen liefert. Der illiberale Konservatismus wird nach der Rochade mit Dmitri Medvedev im Jahr 2012 zum staatlichen Projekt. Zunächst geht es aber nicht um Ideologie, sondern um die Herstellung der Machtvertikale. Putin legt das oligarchische Regime an die Kandare, stellt dessen Medienimperien kalt. Die Superreichen dürfen ihren Reichtum behalten, solange sie keinen politischen Einfluss fordern. Die Staatsmacht kapert die wichtigen Medien. Die Opposition in Politik und Gesellschaft wird mit Repression bis zum Mord konfrontiert. Die schwache Duma wird weiter geschwächt. Im Grunde gibt es seit 2003 bloß noch eine Systemopposition, die als pseudodemokratisches Feigenblatt dient. Auch die einflussreichen Gouverneure der Regionen werden von Wladimir Putin entmachtet. Russland ist ja auf dem Papier zumindest als eine Föderation verfasst. Aber wenn wir da genau hinschauen, werden die Subjekte dieser Föderation eigentlich wie ein Imperium geführt. Und in frühen 1990ern wiederum gab es eine andere Art von Föderalismus, auch ein Aushandeln von bestimmten Sonderrechten für bestimmte Regionen, insbesondere die Ressourcenstarken, die dann politische Ansprüche auch gegenüber Moskau anmeldeten. Aber diese asymmetrische Form des Aushandelns Wahlkampfs von bestimmten Rechten, die sehr prominent war unter Präsident Jelzin nach 1991, die ist von Präsident Putin systematisch sukzessive abgebaut worden. Der nach innen gerichtete Autoritarismus war immer schon da und hat sich weiter verschärft. Und der nach außen gerichtete Imperialismus, der nun darauf drängt, die Ukraine zu verschlingen? Nach außen gewendet ist es auch eine längere Kontinuität und auch im Zusammenhang des Zusammenbruchs der Sowjetunion in den frühen 1990ern hat ja Russland immer schon eine Rolle gespielt in den Konflikten und Kriegen in den Nachbarländern. Also das ist jetzt nicht ein ganz neuer Trend, der in Bezug auf die Ukraine ausbricht, aber das hat zugenommen und dieser Anspruch, eben dann auch über die Region hinausgehen zu wollen, das ist stärker geworden. Aber das sind eigentlich artverwandte Mechanismen, die nach innen wirken und nach außen diesen Anspruch auch geltend machen. Zumindest im Innern der Föderation agierte Putin von Anfang an imperial, wie der blutige Zweite Tschetschenienkrieg zeigt. Die Machtprojektion über die Grenzen hinaus war aber zumindest noch nicht so offensichtlich, auch wenn der Kreml wegen der Farbrevolutionen, die sich 2003 und 2004 in Georgien und der Ukraine ereignen, und der Erweiterung der NATO nach Osten schon sichtbar gereizt reagierte. Der Anspruch, Hegemonialmacht zu sein und als Souverän der Region aufzutreten, offenbart sich dann spätestens 2008 mit Russlands Feldzug im benachbarten Georgien. Bereits 2007 hatte sich der Ton gegenüber dem Westen hörbar verschärft. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wendet sich Putin in anklagendem Ton gegen die unilaterale, US-geführte Ordnung und unterstreicht den russischen Anspruch auf geopolitische Einflussbereiche sowie eine souveräne Außenpolitik. Es ist die Welt eines einzigen Hausherrn, eines Souveräns. Und das ist am Ende nicht nur tödlich für alle, die sich innerhalb dieses Systems befinden, sondern auch für den Souverän selbst, weil es ihn von innen zerstört. Das hat natürlich nichts mit Demokratie gemein. Weil Demokratie bekanntermaßen die Herrschaft der Mehrheit bedeutet, unter Berücksichtigung der Interessen und Meinungen der Minderheit. Nebenbei gesagt, lehrt man uns, Russland, ständig Demokratie. Nur die, die uns lehren, haben selbst, aus irgendeinem Grund, keine rechte Lust zu lernen. Ich denke, dass für die heutige Welt das monopolare Modell nicht nur ungeeignet, sondern überhaupt unmöglich ist. Putin macht klar, dass er die Regeln mitbestimmt, dass der Westen Russland nichts vorzuschreiben hat, wobei er zugleich keinen Zweifel daran lässt, dass er seinen Nachbarn weiter reinregieren will. Und doch spricht Putin 2007, kurz vor dem Ämtertausch mit Dmitri Medvedev, noch von einer Kooperation der Systeme. Als er 2012 dann erneut Präsident wird, werden nicht bloß Repressalien im Inneren gesteigert und Proteste gegen seine Rückkehr zerschlagen. Die Staatsmacht lädt sich auch ideologisch auf, sucht nach einer geschichtlich eingebetteten Selbsterzählung. Dem vermeintlich verkommenen und absterbenden Westen werden die gesunden und ewigen Werte des russischen Kosmos entgegengehalten. Das russische autoritäre System ist heute sehr konsolidiert, würde ich sagen, und dazu gehört genauso ein Überbau an Werten. Und die sind erst allmählich stärker betont worden. Also das geht so 2011, 12, 13 los, dass Putin und auch andere Eliten um ihn herum stärker von diesen sogenannten traditionellen Werten sprechen. Und die haben es dann 2020 auch nochmal ganz explizit in die Verfassung geschafft. Wie aber sehen diese Werte nun aus? Wie wird die kollektive Identität über die Abgrenzung vom Westen hinaus konkret, in positiver Hinsicht bestimmt? Katharina Blum legt minutiös dar, wie die wilden 1990er Jahre als intellektuelles Laboratorium der antiliberalen Bewegung fungieren. Slavophile sowie Nationalbolschewisten, orthodoxe Monarchisten und Neo-Eurasier bilden das diffuse Feld der Opposition. Der illiberale Konservatismus, ein in sich vielfach zersplittertes Gebilde, wendet sich ab den 2000er Jahren gegen beide universalistischen Ansätze, gegen Liberale sowie gegen Kommunisten, um Russland eine neue, alte Richtung zu geben. Mit Putins erster Präsidentschaft gewinnt er an Boden. Ab 2012 wird er staatlich gefördert. Dabei bezieht das Putin-Regime kein endgültig fixiertes ideologisches Gebäude, sondern bedient sich nach Belieben im Fundus rechter Ideenarsenale, pusht Ideologen, wenn es sie braucht, und schaltet sie stumm, wenn es vorteilhaft ist. In den Konservatismus als Staatsideologie ist laut Blum eine flexible Mischung von weltanschaulichen Strömungen geflossen, mit dem Fokus auf ein russisch gelenktes, aber harmonisches Vielvölkerimperium. So setzt Wladimir Putin die ethnischen Russen als Stiftungsnation und somit primus inter pares eines multinationalen Großreiches an. Die russische Kultur und das russische Volk würden die russländische Zivilisation zusammenhalten. Ansonsten wird das Regime nicht müde, in Abgrenzung zum angeblich dekadenten Westen die traditionellen Werte zu beschwören, das organisch Gewachsene, Konkrete und Eigene, das der liberalen Gleichmacherei widerstehe. Da geht es um Familienwerte, es geht um Genderfragen, wo man sich vom sogenannten Gay Roper abgrenzen will. Und es geht um ein sehr konservatives Verständnis von Familie, von der Rolle der Frau. Diese traditionellen Werte verbinden sich dann auch mit dem Gefühl einer moralischen Überlegenheit und werden in der Kirche verortet. Und die orthodoxe Kirche ist immer ein Akteur in Russland, der eng mit dem Kreml zu tun hat. Und das erhält dann dadurch sowohl einen ideologischen, einen wertebasierten, aber auch einen institutionellen Überbau. Die Kirche nämlich macht den prägenden Einfluss, den wohl die meisten Konservativen und das Regime ihr nachsagen, auch geltend und predigt die patriarchale Familie. Die Erzählung einer ungetrübten Maskulinität in Verbindung mit LGBTQ-Feindlichkeit bilde gar den Wesenskern der Staatspropaganda, so der Historiker Alexander Lippmann. Die orthodoxen Russen sind noch wirkliche Männer. Die moralisch korrumpierten Europäer sind verweiblicht. Ein Narrativ, für das die europäischen Rechten Putin und den Seinen begeistert applaudieren. Neben den traditionellen Werten gibt es noch ein weiteres Ideologem, das den Großteil der illiberal-Konservativen in weltanschaulicher Weise vereint. Auch wenn die nationale Frage nicht endgültig geklärt ist, nicht sicher ist, ob man eher ethnische Nation oder multiethnisches Imperium sein will, glauben alle an die Einheit der ostslawischen Völker. Die Russen, die Belarussen und die Ukrainer werden als drei verflochtene Zweige eines einheitlichen russischen Volksstamms begriffen, dessen Wurzeln bei den Kiewer Rus verortet werden. Für das Putin-Regime und sein geistiges Umfeld kann es keine souveräne Ukraine geben. Die konservative russische Welt fühlt sich ohne Kiew um den Ursprung betrogen. Kurz vor dem Überfall auf die Ukraine erklärte Präsident Wladimir Putin: Ich beginne also mit der Tatsache, dass die moderne Ukraine vollständig von Russland geschaffen wurde. Genauer gesagt vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Dieser Prozess begann praktisch unmittelbar nach der Revolution von 1917. Und Lenin und seine Kameraden taten dies auf eine Art und Weise, die für Russland extrem hart war. Durch die Abtrennung. Die Abtrennung dessen, was historisch gesehen russisches Land ist. Der gemeinsame Ursprung der ostslawischen Völker als übergeschichtlich vereinigendes Band wird der russischen Bevölkerung seit vielen Jahren mittels Propaganda in die Köpfe geschrieben. Geschichtspolitik ist die wirksamste Waffe, um das eigene Volk auf den Mythos zu eichen. Die Kontinuität politischer Größe von der Kiewer Rus über das Fürstentum Moskau, das Zarenreich und die Sowjetunion bis heute stellt dabei den Grundsound der Geschichtserzählung dar. Der menschheitsgeschichtlich tatsächlich bedeutsame große vaterländische Krieg ist der wichtigste historisch-politische Mythos im heutigen Russland. Hier lassen sich die beiden dominanten Stränge der eigenen Selbsterzählung verbinden. So hat es in Russland eine lange Tradition, sich nicht als imperialen Aggressor, sondern als Befreier und Verteidiger zu sehen. Dies lässt sich im Hinblick auf den Sieg über Deutschland bestens mit dem Bild von der Weltmacht kombinieren, was auch in dem verqueren Pathos der Befreiung von den angeblichen Nazis in Kiew widerhallt. Der Politikwissenschaftler Wjatscheslaw Morozow hat Russland mit dem widersprüchlichen Label des subalternen Imperiums bedacht. Der Diskurs ist hier gleichsam postkolonial. Man geriert sich als vom westlichen System kolonisiert und stellt sich außerdem als Anwalt des globalen Südens dar. Die postkolonialen Selbstkritiken des Westens weiß Putin hervorragend zu spielen. Da kann auch ein allgemeiner Menschenrechtsdiskurs sowie generell der Universalismus als eine gleichsam koloniale Aggression gegen das Konkrete und Besondere gelten. Auch wenn Alexander Dugin nicht der Spin-Doktor Putins ist, als der er in Europa oft wahrgenommen wurde, illustrieren die Sätze des eurasischen Faschisten die reaktionäre Adaption von Theorien, die sich selbst als progressiv betrachten. Unterschiedliche Gesellschaften haben unterschiedliche Werte. Es gibt keine universellen Werte. Die, die dafür gehalten werden, sind eine Projektion westlicher Werte. Die westliche Zivilisation ist eine rassistische, ethnozentrische Zivilisation. Jeder Westler ist ein Rassist, kein biologischer wie Hitler, aber kulturell. Deswegen denkt er, es gibt nur eine Zivilisation. Oder Barbarei. So kann für die illiberal-konservativen laut Blum auch niemals eine russische Spielart des gleichmachenden Liberalismus existieren. Die Loslösung von allen liberalen Maximen forderten die russischen Konservativen demnach auch auf ökonomischer Ebene. Man will sich von der vom Westen dominierten Wirtschaftsordnung emanzipieren. Statt ein abhängiger Rohstofflieferant von Erdöl, Erdgas und Getreide zu bleiben, fordern die konservativen Ideologen ein etatistisches Binnenmarktmodell, die Schaffung eigener Wertschöpfungsketten in einer eurasischen Makroregion über staatliche Förderung der regionalen Nachfrage. Dass Russland sich mit einem aktiven Staat als wesentlichem Motor ökonomischer Entwicklung aus eigener Kraft emporschwingen kann, wird, so Blum, von allen Ideologen an den russisch dominierten Großraum gekoppelt, zu dem selbstredend auch die Ukraine gezählt wird. Dass diese sich dem westlichen System zugewandt hat, wird nicht bloß als Verrat am russischen Ursprung, sondern auch als eine grobe Missachtung der eigenen ökonomischen Interessen gewertet. Doch auch wenn im russischen Staatskapitalismus längst wieder sämtliche Schlüsselindustrien von der staatlichen Machtelite kontrolliert werden, spielen die einst mächtigen Wirtschaftsliberalen in Putins Regime noch immer eine Rolle. Das Flexible und Flickwerkhafte des Systems zeigt, dass Putin nicht als totalitärer Ideologe im Sinne Hannah Arendts gelten kann. Er ist nicht auf ein vermeintlich vorherbestimmtes Endziel historisch-politischer Entwicklung fixiert. Nicht jede Handlung seiner Administration folgt einem starren ideologischen Ansatz. Putin hat auf jeden Fall ein eklektisches Gebäude zusammengezimmert aus ideologischen Elementen, die in der russischen Geschichte angelegt sind, die von Intellektuellen weiter bemüht wurden. Aber es ist nie so gewesen, dass er sich aus einer Quelle besonders bedient hätte oder ein einziges systematisches Projekt hätte verkörpern wollen. Er ist aber auch kein dünner Ideologe im Sinne eines bloß autoritären Pragmatismus, für den harte ideologische Fragen in der Machtausübung kaum eine Rolle spielen würden. Die Selbsterzählung, Gegenmacht des Westens zu sein, ist in Russland jedenfalls fest etabliert. Das eigene bleibt immer auf das Fremde bezogen. Und doch kann die Geschichte eine neue Richtung nehmen. Seit Peter dem Großen, so sehen es manche, pendelt Russland zwischen Westen und Osten. Und auch das will man in Russland heute unbedingt vermeiden, zum Büttel und Protégé Chinas zu verkommen. Zweimal kam der Kapitalismus nach China. Beide Male kam er in den Küstenstädten an. Ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts erkämpft die Royal Navy mit gepanzerten Schiffen ein vermeintliches Naturrecht auf unbeschränkten Handel. Die chinesische Gesellschaft wird mit Opium überschwemmt. Beim zweiten Mal bleibt der Kanonendonner aus. Ab den späten 70ern des 20. Jahrhunderts lädt Deng Xiaoping, der Nachfolger Maos, den Kapitalismus in die Küstenstädte ein, um den verirrten Kommunismus in die Spur zu bekommen. Dengs Reform- und Öffnungspolitik hebt das maoistische System aus den Angeln. Der ausgezehrte Drache wird bald fortlaufend wachsen. Doch der uralte Mythos des Liberalismus, die Marktwirtschaft bringe freie Bürger hervor, wird in der Folgezeit als solcher entlarvt. Im Westen reibt man sich verwundert die Augen. Die Billigung gewinnorientierter Unternehmen bringt keine politischen Freiheiten hervor. Und volkswirtschaftliche Prosperität kann auch in geschlossenen Gesellschaften gelingen. Es formt sich ein politökonomischer Hybrid. Ein Modell, das den Geist des Kapitalismus mit von Lenin inspirierter Einparteienherrschaft bündelt. Überwölbt von sinomarxistischen Erzählungen, konfuzianischen Ordnungsmaximen, nationalem Pathos und historischen Mythen. Der Drache wird mächtiger, doch ruht noch eine Weile. Verberge deine Stärke und erwarte deine Zeit. So hat Deng es als Parole ausgegeben. Unter Xi Jinping ist der Drache erwacht, um dem jungen Jahrhundert seinen Stempel aufzuprägen. Nun schickt sich dieses Institutionenamalgam, der chinesische Parteistaatskapitalismus, dazu an, die westliche Vormacht zu brechen und die Welt auf eine ganz neue Weise zu formen. Wo Russland den Weg des Krieges gewählt hat, um seinen Ansprüchen Nachdruck zu verleihen, kommt Chinas gigantische Machtprojektion, wenigstens im Augenblick, subtiler daher. Der Parteistaat tritt zwar zunehmend hitziger auf, auch gegenüber dem de facto Land Taiwan, das Peking als entfremdete Provinz interpretiert. Doch den Waffengang, der auch die USA involvierte, hat die kommunistische Partei bislang vermieden. Stattdessen wird die liberale Demokratie wirtschaftlich und ideologisch attackiert. Mit dem geostrategischen Megaprojekt der neuen Seidenstraße hat Peking vor mehr als 10 Jahren begonnen, Infrastrukturen auf dem Globus zu fördern, nicht nur, aber besonders in den Ländern des Südens. Investitionen und günstige Kredite ohne die meist vom Westen gestellten ökologischen und menschenrechtlichen Bedingungen. Voraussetzung ist dann die politische Gefolgschaft, etwa im Rahmen der Vereinten Nationen im Sinne der Volksrepublik zu votieren. Und wenn Sri Lanka seine Schulden nicht zurückzahlen kann, zieht China den Hafen in Hambantota ein, so wie die Briten einst Hongkong kassierten. Auf den Schifffahrtswegen, Zugstrecken und Autobahnen werden nicht nur chinesische Waren transportiert, so hat es der Autor Philipp Mattheis formuliert, sondern auch Ideologie und Dominanz. Xi Jinping, der überragende Führer, empfiehlt der Welt die chinesische Lösung. Ein alternatives Entwicklungsmodell, das der Menschheit eine goldene Zukunft bereite. Modern müsse längst nicht mehr westlich bedeuten. Im Gegenteil, der Westen sei im Abschwung begriffen. Man spricht von Multipolarität und strebt doch immer offener nach Welthegemonie. Und so wichtig die Kritik an einer wenig gerechten, vom Westen dominierten globalen Ordnung ist, wenn das morgige Machtzentrum das heutige verdrängt, wird die Weltgesellschaft keine bessere sein. Xi scheint sich selbst als Inkarnation eines neuen sinozentrischen Zeitalters zu sehen. Das Reich kehrt vom Rand in die Mitte zurück. Wie im Falle Russlands stellt der liberale Westen die für die kollektive Identitätsbildung gleichsam notwendige Antithese dar. Das eigene wird in Abgrenzung zum Fremden gebildet. Auch wenn man das Klebebildhafte des eigenen, das sichtbar mit Fragmenten des Fremden durchsetzt ist, nicht leugnet und eben integriert, was einem nützt. Doch was macht die eklektische Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas heute eigentlich aus? Gibt es wirklich eine neue Systemkonkurrenz zwischen den liberalen Demokratien und einem autoritären chinesischen Modell? Und welche Rolle für den Anspruch, Geschichtsmacht zu sein, spielt das Jahrhundert der Demütigung von etwa 1840 bis zum Machtantritt Maos, als China zur Beute der westlichen Mächte, aber auch von Russland und Japan verkam? Im November 2012 legt der neue starke Mann in Peking einen denkwürdigen Auftritt im chinesischen Nationalmuseum hin. Erstmals spricht er vom chinesischen Traum als offizieller Vision für das Land. Ein Konzept, das trotz oder wegen seiner Vagheit fortan von der Kommunistischen Partei Chinas propagiert wird. Im Gegensatz zum amerikanischen Traum, der den Aufstieg und das Glück des Individuums verheißt, steht Xi Jinpings Marke für ein kollektives Ziel, das große Wiederaufblühen der chinesischen Nation. Das Jahrhundert, da China gedemütigt wurde, ausgeplündert von Europa und Japan, gilt als historische Abnormität, als Falte, die erst seit dem Machtantritt Maos langsam aber sicher wieder ausgebügelt werde. 2049 schließlich, am 100. Geburtstag der Volksrepublik, soll die schicksalhafte Größe des Reiches der Mitte vollumfänglich wiederhergestellt sein. Die chinesische Nation, so Xi 2012, habe sich nie wirklich unterkriegen lassen und unbeugsam für ihren Aufstieg gekämpft. Das schwere Leid, das die chinesische Nation erfahren und die großen Opfer, die sie erbracht hat, haben in der Weltgeschichte kaum ihresgleichen. Aber das chinesische Volk hat sich permanent erhoben, um schließlich den großartigen Weg zur Gründung eines eigenen Staates zu beschreiten und einem großartigen nationalen Geist vollen Ausdruck zu verleihen, dessen Kern die Liebe zum Vaterland bildet. Seit der Reform- und Öffnungspolitik haben wir den korrekten Weg gefunden, um den großartigen Wiederaufstieg der chinesischen Nation zu verwirklichen und haben Erfolge errungen, die alle Welt bestaunt. Dieser Weg ist der Sozialismus chinesischer Prägung. Vom Niedergang der letzten Kaiserdynastie bis zum Sozialismus chinesischer Prägung hat die multiethnische Bevölkerung Chinas tatsächlich einen von großem Leid geprägten Weg gehen müssen. Nicht jede Notlage auf dieser Strecke hat die Menschen in China von außen ereilt. Sie haben sich auch selbst großes Leid zugefügt, was die mythische Erzählung der Partei unterschlägt. Und doch ist es wahr, dass das kaiserliche China zum Spielball kolonialer Mächte verkam. Ein Trauma, das heute als mentales Reservoir für nationalistische Gefühle genutzt wird. Parallel zu den zahlreichen Angriffen von außen, die China im Jahrhundert der Schande ereilen, rumort es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auch im Inneren des Reiches gewaltig. Auf dem Feld der Ideen wird darum gerungen, wie China am besten die Moderne bestreiten soll. Mit der Präsenz der Europäer in Städten wie Shanghai werden westliche Lehren immer stärker rezipiert. Man sucht nach politischen Metaformaten für die sich ausdifferenzierende Gesellschaft. Das kaiserlich-hierarchische Ordnungssystem mit seinem konfuzianischen Sittengerüst erscheint vielen Menschen nun hoffnungslos veraltet. Das Konzept von Republik und Nationalstaat hält Einzug. Man sucht nach einer völlig neuen Identität. Anders als etwa islamistische Akteure glaubt man nicht, dass die Vermischung mit dem Fremden das Problem ist, sondern Widerstand dagegen, neue Wege zu gehen. Die mehrtausendjährige chinesische Geschichte wird kaum als Ressource für die Zukunft begriffen. Was klar dominiert, sind die Erneuerungsdiskurse. An der Spitze der republikanischen Bewegung, die von Han-nationalistischem Gedankengut durchformt ist, steht ein Mann namens Sun Yat-sen, der zum Vater der Revolution avanciert. China sei ein unbeschriebenes Blatt, müsse sich auf ganz neue Weise erfinden. 1905 gründet Sun mit anderen Chinas revolutionären Schwurbund, in dessen Manifest es unumwunden heißt: Vertreibt das Tatarengesindel. Die Mandschuren sind eigentlich Ostbarbaren von jenseits der Grenze. Stellt China wieder her. China gehört den Chinesen. Gründet eine Republik. Die Revolution geht vom einfachen Volk aus, um eine republikanische Regierung zu schaffen. Gleiche Bodenrechte. Die Segnungen der Revolution sollen allen gleichermaßen zukommen. 1912 schließlich ist es soweit. Die Republik China wird ausgerufen, die bis heute parallel zur Volksrepublik auf der Insel Taiwan weiter existiert. Denn nicht nur die Formate Republik und Nationalstaat werden zu Beginn des 20. Jahrhunderts von chinesischen Intellektuellen ventiliert. Auch das Gespenst des Kommunismus geht um. Die Idee, dass die bürgerliche Revolution durch die proletarische vollendet werden muss. Was Nationalisten und Kommunisten eint, ist die Überzeugung, dass die eigene Tradition nur wenig zu bieten hat. Was die beiden Ordnungsentwürfe entzweit, ist die Frage der neuen Gesellschaftsformation. Im Anschluss an den Bürgerkrieg zwischen der Nationalen Volkspartei, Kuomintang, und der Kommunistischen Partei unter der Führung Mao Zedongs wird am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China gegründet. Nun bricht ein völlig neues Zeitalter an. Die Mao-Ära ist die Zeit der großen Gesellschaftsexperimente und der permanenten Revolution. Der große Sprung nach vorn endet in einer beispiellosen Hungerkatastrophe. In der Kulturrevolution soll die alte Kultur ausradiert werden. Bourgeoises und religiöses Denken und Handeln. Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus. Der neue Mensch soll auf ihren Trümmern triumphieren. Mao hetzt die Bevölkerung gegen sich selbst auf. Nach 10 Jahren Chaos und ungezählten Toten ist der Spuk dann vorbei und der große Führer tot. Das Camp der Reformer greift nach der Macht. Deng Xiaoping wird der neue starke Mann. Die Gesellschaft bleibt geschlossen, die Wirtschaft öffnet sich. Langsam werden Samen des Kapitalismus in das Gelände der Planwirtschaft gepflanzt. In den 80ern beginnt so die Wirtschaft zu wachsen. Gleichzeitig aber entwickeln sich Probleme. Unter anderem ökologische Krisen nehmen zu. Die soziale Schere klafft auseinander. Und es entsteht eine weitere Klippe, die die Partei zu umschiffen versucht. Dass es nun das Teufelszeug des Klassenfeindes ist, das die Volkswirtschaft Chinas nach vorne springen lässt, hat ein ideologisches Vakuum befördert. Der Sinologe und Historiker Klaus Mühlhahn erklärt: Mit der Einleitung der Reformpolitik unter Deng Xiaoping war ja verbunden, dass man in wesentlichen Aspekten von der kommunistischen Gesellschaftsutopie abweicht. Auch wenn man an dem langfristigen Ziel der Schaffung eines Kommunismus festhält, war aber völlig klar, dass mit dem, was dort dann passiert unter Deng Xiaoping, ganz wesentliche Pfeiler dieses Modells ins Wanken geraten. Also die Frage der Egalität, die Frage des Kollektiveigentums an Produktionsgütern, die Volkskommunen, also die Kollektivierung auf dem Land, das alles hat China aufgegeben. Trotzdem hat Deng Xiaoping gesagt, wir geben zwar diese ganzen Dinge auf, aber ideologisch halten wir am Marxismus fest. Doch der Marxismus ist längst zu einer Hülse verkommen. Was bleibt, ist der Parteistaat leninscher Prägung, die zentralistische Autokratie. In den 1980er Jahren haben sich denn auch nicht wenige Intellektuelle dem verfemten westlichen Gedankengut gewidmet. Zugleich wurde das reiche Kulturerbe Chinas, das noch vor kurzem vernichtet werden sollte, zum neuen, alten Bezugspunkt erkoren. Während westliche Ideen vor allem nach 1989 von der KP Chinas immer stärker zurückgewiesen werden, wird die lange verschmähte eigene Tradition nun stärker propagandistisch bespielt. Der Nationalismus füllt die ideologische Lücke. In den Schulen gibt es patriotische Erziehung. Man feiert das Angestammte und Eigene, das mehrtausendjährige historische Erbe, das im Sozialismus chinesischer Prägung zur allerhöchsten Entfaltung gelang. Der Konfuzianismus wird rehabilitiert. Man will sich wieder auf das Eigene besinnen und sich vom westlichen Weg distanzieren. Zwar kommt mit dem Kapitalismus nicht die Demokratie nach China, eine krasse Konsummentalität aber schon. Geld ist längst auch in China ein Fetisch. Und während die Wirtschaft unter Dengs Nachfolgern Jiang Zemin und Hu Jintao weiter wächst, wird auch die Korruption ein immer größeres Problem. Die Kader sind zu prassenden Bonzen geworden. Doch jemand steht bereit, der damit aufräumen soll. Der neue überragende Führer Xi Jinping, der ab 2012 das Steuer übernimmt. Und in dieser Krise haben sich die Führer zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen jemanden, der damit aufräumt. Und wir müssen wieder zurücksteuern. Es braucht mehr Puritanismus, es braucht mehr Reinheit, es braucht mehr Selbstlosigkeit in der Partei, es braucht vor allem mehr Disziplin, es braucht viel mehr Kontrolle. Meiner Meinung nach speist sich sowohl die aggressive Außenpolitik als auch die repressivere Innenpolitik aus diesem Krisengefühl, das es in den Jahren vor Xi Jinpings Machtübernahme gab. Nach innen repressiver, nach außen aggressiver. Bald ist es vorbei mit geliebt werden wollen. Die Stärke des Drachen wird nicht länger verborgen. Chinas Zeit scheint gekommen zu sein. So sieht es zumindest der Herrscher Xi Jinping, der das tendenziell kollektive Führungsprinzip, das in der Partei nach Mao praktiziert wurde, rückbaut. Die Machtfäden stärker konzentriert. Die Kampagne gegen Korruption ist Werkzeug dafür. Xi macht nun Jagd auf Tiger und Fliegen, auf große und kleine Akteure der Partei, deren Eliten in Schockstarre geraten. Zwar werden nicht die Massen aufgehetzt wie bei Mao, nicht Chaos als Herrschaftstechnik verwendet. Vielmehr reinigt die Partei sich von innen, alles im Zeichen von Ordnung und Recht. Die Unsicherheit aber, ob es einen trifft, erinnert an die Kulturrevolution. Xi Jinping tut alles dafür, dass er nicht mit der Kulturrevolution assoziiert wird. Er versucht, eine klare Distanz herzustellen zwischen seiner Art, Regierungsgeschäfte zu führen und dem Chaos von Mao Zedong. Aber wenn wir darauf schauen, wie geht es eigentlich in der Partei zu, dann ist in der Partei eine erhebliche Unsicherheit, weil niemand weiß, was ganz genau dazu führt, dass jemand plötzlich eine Anklage hat und andere nicht. Das geht ganz schnell. Innerhalb von Wochen oder Monaten verschwindet jemand oder wird das Amt enthoben und niemand weiß eigentlich ganz genau, warum. Parallel zu den Säuberungsaktionen wird der staatliche Sektor wieder deutlich gestärkt. In den großen und mittleren Privatunternehmen werden Parteizellen implementiert. Nicht nur die Machtzentren in Staat und Partei, auch solche in der Wirtschaft werden beseitigt. Zur gleichen Zeit wird die chinesische Gesellschaft einer totalitären Kontrolle unterzogen. Ein Volk von mehr als 1,3 Milliarden Menschen und jeder Klopapierkauf wird registriert. Die digitale Welt und der analoge Raum werden mit modernster Technik belauert. Und das alles steht im Zeichen der totalen Harmonie, des hierarchisch geordneten Großen und Ganzen, in dem Lenin und Konfuzius im Einklang marschieren. Mein Traum, Chinas Traum, lautet das Programm. Die Einzelne finde ihr persönliches Wohl im Aufstieg der Nation unter Führung der Partei. Auf dem 19. Parteitag 2017 wird der totale Anspruch deutlich formuliert. Im Norden, Süden, Osten, Westen und im Zentrum hat die Partei die Führung. Natürlich beanspruchten die Leader der Partei schon immer die Führung über sämtliche Regionen. Jedwede sezessionistische Bestrebung wurde mit brutaler Gewalt unterdrückt. In Tibet genauso wie in Ost-Turkestan, dem weitgehend muslimisch geprägten Xinjiang. Doch auch hier wurde die repressive Schraube noch einmal gehörig weitergedreht. Die Sinologin Genia Kostka geht davon aus, dass eine derart brutale Politik wie in Xinjiang durch die über 1 Million Uiguren und andere meist muslimische Minoritäten in Umerziehungslagern zurechtgestutzt werden, vor Xi nicht im Bereich des Möglichen lag. So scheint der Nationalismus in China noch ethnischer gefärbt als in früheren Zeiten. Han-Chauvinismus ist durchaus verbreitet. Zwar werden die 55 Minderheitenvölker von staatlicher Seite vermeintlich protegiert, doch die Han werden im chinesischen Diskurs zur kulturell führenden Metanation. Angesichts dieses ethnischen Pluralismus hat nicht nur die jetzige kommunistische Regierung, sondern auch schon die Regierung vorher auf dem Festland, die nationalistische Regierung, versucht, das Gemeinsame zu interpretieren. Und dieses Gemeinsame war aber fast immer letztlich die Han-chinesische Kultur. Es ist interessant, sie nennen das nicht die Han-chinesische Kultur. Kultur. Sie sagen nicht, das ist die Kultur der Han. Sie sagen, das ist die chinesische Kultur. Also das, was China heute als traditionelle Werte definiert, sind alles han-chinesische Werte. Auch wenn man sich traditionell anders versteht, ist die Volksrepublik Kolonialmacht im Innern. Und auch nach außen tritt der antikoloniale Parteistaat zusehends imperialistischer auf und gebärdet sich dem Westen gegenüber aggressiver. Wie in Russland wird der Bevölkerung über eine selektive Geschichtserzählung ein historisches Recht auf Größe vermittelt, das die Mächte des Westens, inklusive Japan, bis heute versuchten, den Chinesen zu verwehren. Der Verweis auf das Jahrhundert der Demütigung ist in China heute allgegenwärtig. Und tatsächlich hat es ein historisches Geschmäckle, wenn Westler die Chinesen moralisch belehren. Die Samen der antiliberalen Propaganda fallen aus historischen Gründen auf einen relativ fruchtbaren Boden. Dabei ist der Propagandaapparat der Partei nicht nur bemüht, den Universalismus als krypto-westliches Projekt zu denunzieren, so wie die Antiliberalen in Russland, rechte oder islamistische Kräfte und manche Vertreter des Postkolonialismus. Es geht auch darum, Begriffe wie Demokratie und Menschenrechte chinesisch zu besetzen, soziale und wirtschaftliche Rechte zu betonen, politische und individuelle zu schmälern. In einem Grundsatzdokument des Staatsrates heißt es: Es ist antidemokratisch, andere Länder nach dem eigenen Maßstab zu beurteilen oder sie gar durch Farbrevolutionen oder Gewaltanwendung zu zwingen, das eigene politische System und demokratische Modell zu kopieren. China hat nicht nur militärisch aufgerüstet. Es versucht auch beständig, seine Softpower zu mehren, kämpft eine globale diskursive Schlacht, um kulturelle Hegemonie zu erringen. Die weltweite Meinung wird zugunsten des Parteistaats und auf Kosten des Liberalismus beeinflusst. Die strauchelnden Demokratien des Westens mit ihren Trumps und Brexits und inneren Disputen werden als chaotisch und abbruchreif beschrieben. Dagegen propagiert man die harmonische Gesellschaft und wirbt in der Welt für die chinesische Lösung. Modernisierung heiße nicht, sich verwestlichen zu müssen, so Xi im Februar 2023 in einer Rede vor Kadern des Zentralkomitees. China zeige einen anderen Entwicklungsweg auf, ein neues Modell für den menschlichen Fortschritt. Das vage Konzept der chinesischen Lösung wird in einer riesigen Medienoffensive in Ländern des globalen Südens annonciert und zugleich durch ökonomische Hardpower vermittelt, über Kredite und Investitionen in die Infrastrukturen zahlreicher Länder. Man propagiert eine Süd-Süd-Kooperation ohne die anmaßenden Auflagen des Westens, die aber nicht auf Augenhöhe angelegt ist. Länder, die ihre Kredite nicht bedienen können, werden unter Chinas Einfluss gezwungen. Nebenbei votieren die Empfängernationen bei den UN im Sinne der Partei, auch mit Blick auf den Status Taiwans oder die Situation der Uiguren. Es geht eben nicht bloß um Hilfe zur Entwicklung und die Möglichkeit für Peking Kapital zu platzieren, sondern darum, einen festgefügten China-Block zu formen. Die Volksrepublik, so die Forschenden Mareike Ohlberg und Clive Hamilton, strebe eine neue Weltordnung an, in der autoritäre Systeme dominieren. Die Ordnung wird als multilaterale angepriesen, gegen die Hegemonie der USA und, zu Recht, gegen westliche Wirtschaftsprivilegien. Doch es geht Xi nicht um eine bessere Welt, sondern um die Vormacht der Kommunistischen Partei Chinas. So sprechen zahlreiche Beobachter von einer neuen Systemkonkurrenz. Peking pusht auf vielerlei Weise sein Modell des autokratischen Staatskapitalismus, agitiert gegen liberale Demokratien, auch mit Hilfe rechter Akteure im Westen und aggressiver Spionageaktionen, und vermittelt an manche Nachwuchsautokraten Techniken und Taktiken modernster Kontrolle. Doch der nachhaltige Transfer der kommunistisch-kapitalistisch-konfuzianischen Ideologie-Collage ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Die theoretisch-kommunistische Identität und die praktischen Strukturen des mächtigen Parteistaates lassen sich nur schwer auf andere Länder übertragen. Die Partei durchwurzelt in China die gesamte Gesellschaft, ist in jeder Schule und Nachbarschaft präsent. Der Staat ist der verlängerte Arm der Partei, die Streitkräfte sind ihr militärischer Flügel. In den meisten anderen autokratischen Regimen stehen derartige Machtressourcen nicht zur Verfügung. Der Sozialismus chinesischer Prägung lässt sich nicht so einfach nach Afrika verpflanzen. Was ich sehr schwierig finde, ist das zu identifizieren, dieses andere ideologische System, das uns herausfordert. Und das ist meiner Meinung nach der Unterschied zum Kalten Krieg. Wir hatten im Kalten Krieg klare ideologische Grenzen und klar unterschiedliche ideologische Programme. Das heutige System in China hat diese klare ideologische Ausrichtung nicht mehr. Es ist nicht eindeutig kommunistisch. Im Gegenteil, es hat viele Pfeiler hinter sich gelassen. Es betont ja übrigens auch die chinesischen Besonderheiten, was irgendwo heißt, dass es ja gar nicht übertragbar ist. Gleichwohl ist die liberale Demokratie durch Chinas globalen Machtanspruch herausgefordert. Dass der Parteistaat bald kollabiert, ist bis auf Weiteres nicht zu erwarten. Die Volksrepublik hat sich in China verankert und drängt auf politische sowie militärische, auf wirtschaftliche und auf kulturelle Dominanz. Ob das liberale Modell den Systemkonflikt gewinnt, hängt auch davon ab, ob dessen interne Probleme auf tiefenstrukturelle Weise angegangen werden. In ihrer jetzigen Verfassung hat die liberale Welt für sehr viele Menschen an Strahlkraft verloren. Im Inneren genauso wie jenseits ihrer Grenzen. Wenn jemand aufgrund seines Versprechens Präsident wird, den Sozialstaat mit der Kettensäge niederzumetzeln, klingt das wie ein Treppenwitz der Geschichte. Von Feinden wird der Argentinier Javier Milei, auch El Loco, der Verrückte genannt. Ihn als einen närrischen Freak zu verbuchen, verharmlost indessen das historische Verhängnis. Marx hatte wohl recht, als er mit Hegel konstatierte, die Geschichte würde sich stets zweimal ereignen. Einmal als Tragödie und einmal als Farce. Milei ist insofern kein neues Phänomen, sondern das Tradierte in obszöner Gestalt. Die Pointe von bald einem halben Jahrhundert neoliberaler Ideologie und von Maggie Thatchers berüchtigter Parole »There is no such thing as society«. Eine völlig außer Kontrolle geratene Idee entgrenzter Autonomie. Doch ist der Liberalismus auch als solcher problematisch? Wann genau hat die Tragödie begonnen? Erst mit dem neoliberalen Regime, das die Welt seit den 1980ern bestimmt, oder schon früher, gar im Zeitalter der Aufklärung? Das Paradigma der liberalen Demokratie ward den Menschen doch als Lösung versprochen. Inzwischen aber scheint es allenthalben zu zerbröseln, wird nicht nur von etlichen Feinden attackiert, sondern auch durch sich selbst untergraben. Muss die große liberale Erzählung, das liberale Skript neu formuliert, mit sich über sich hinausgeschrieben werden, um im Kampf mit den autoritären Anfechtungen bestehen zu können? Liberalismus und Demokratie gehören historisch betrachtet zusammen, als Resultate einer Revolutionierung des Menschen im Ausgang des ständisch verfassten Europas. Die Gesellschaftsvertikale soll für immer überwunden, die Ungleichwertigkeit abgeschafft werden. Das Individuum wird wiederentdeckt und soll nun im Verbund mit anderen Individuen selbst eine frei gewählte Ordnung konstruieren, anstatt unter der Knute von Feudalherren zu leben. Individuelle und kollektive Freiheit, das freiheitliche und das demokratische Moment, sind in der politischen Philosophie des Liberalismus miteinander verzahnt. Das individuelle Freiheitsverständnis und die kollektive Freiheit als Demokratie sind aber nicht schon automatisch verbunden. Sie scheinen nah beieinander zu liegen. Zugleich aber stehen sie in Spannung zueinander, wie die Philosophin Elif Özmen formuliert hat. Die Demokratie gibt eine Antwort darauf, wer herrschen soll, wohingegen der Liberalismus darauf antwortet, wo die Grenzen jeder Herrschaft liegen. Die demokratische Herrschaft braucht unbedingte Grenzen an den Freiheitsrechten jeder einzelnen Person. Doch die Freiheit der Einzelnen braucht ihrerseits Schranken, und zwar durch die Gesellschaft, in der sie sich vollzieht, damit sie sich nicht auf deren Kosten entfaltet. Doch individuelle und kollektive Freiheit stellen nicht die einzige Freiheitskontroverse liberal-demokratischer Ordnungen dar. So gilt es nicht nur Freiheit und Demokratie, sondern auch Freiheit und Gleichheit zu versöhnen, weil zumindest ein gewisses Maß an Egalität die Bedingung der Freiheit jeder Einzelnen ist. Denn was ist Freiheit wert, wenn sie, wie Marx formuliert hat, bedeutet, dass die meisten Menschen frei sind zu verhungern, während einige wenige in Schlössern residieren? Nicht zuletzt die Sozialdemokratie sah es einst als ihre Aufgabe an, regulierend dafür Sorge zu tragen, dass die Freiheit nicht zur Marktfreiheit einiger weniger gegen die Freiheit der vielen verkommt, aber eben auch nicht zur Freiheit der Masse, die letztlich die Freiheit des Einzelnen zerstört. Schlägt das Pendel zu stark in eine Richtung aus, wird es für Gesellschaften grundsätzlich gefährlich. Dass die persönliche Autonomie und die Herrschaft des Volkes theoretisch verzahnt sind, konnte nicht verhindern, dass der Kapitalismus als Wirtschaftsordnung des Liberalismus auch ohne Demokratie reüssierte. Die auf privaten Besitz an Produktionsmitteln geeichte kapitalistische Gesellschaftsformation marginalisierte die kollektive Freiheit, die der Liberalismus doch ebenfalls wollte. Vor allem aufgrund des Drucks durch die Arbeiterbewegung ist der Kapitalismus mit der Demokratie widerwillig Kompromisse eingegangen, besonders im sozialdemokratisch regulierten Kapitalismus der Nachkriegsepoche. In den letzten 40 Jahren jedoch hat wieder ein Verständnis von Freiheit obsiegt, dass Freiheit mehr als persönlichen Besitz, denn als gesellschaftlichen Zustand erachtet. Die neoliberale Freiheitskonzeption leugnet letztlich die menschliche Gesellschaft als Hintergrundbedingung jeder einzelnen Freiheit und als Ort, an dem Freiheit geschieht. There is no such thing as society. Menschen werden als Vereinzelte und nicht als gemeinschaftliche Wesen gedacht. Nicht zu Unrecht sind viele Soziologinnen der Meinung, dass das neoliberale Regime die Gesellschaft nicht nur leugnet, sondern zersetzt und damit die Demokratie in Gefahr bringt. Die Sozialphilosophin Rahel Yeggi und der politische Philosoph Stefan Gosepart. Die Vorstellung, dass soziale Ungleichheit eines bestimmten Ausmaßes etwas ist, was Gesellschaft in ihrer Substanz zerstört, das sind ja auch alles Dinge, die richtig sind. Das lässt sich auch gut zeigen, dass die frappierende Ungleichheit, die der Neoliberalismus hervorgebracht hat, dass das etwas an den Bestandsvoraussetzungen auch demokratischer Institutionen und der Bindung an demokratische Institutionen, dass das etwas tut, dass es Gesellschaft in ganz verschiedenen Hinsichten zerstört. Klarerweise würde ich sagen, dass der Neoliberalismus zumindest eine Verkürzung, wahrscheinlich sogar eine Perversion des ursprünglich liberalen Gedankens ist. Weil ich eben glaube, dass der Glutkern des Liberalismus eigentlich ist, dass jedes Individuum Freiheitsspielräume hat und in dieser Freiheitsspielräumen selber tun und machen kann, wie er oder sie es will. Und das kann man eben nicht nur auf einen Wirtschaftsliberalismus und kapitalistische Ökonomie und Eigentumsbesitz reduzieren, weil genau das dazu führt, dass einige viel mehr Freiheit haben werden als andere. Die Idee ist, wäre natürlich, dass alle gleiche, wenigstens im Prinzip gleiche Freiheitsspielräume haben sollen. Und das lässt sich mit dem Neoliberalismus auf gar keinen Fall realisieren. Nun ist jene Spannung zwischen Freiheit und Gleichheit und mithin verschiedener Freiheitskonzepte kein ausschließlich neoliberales Problem. Laut Marx war es ein Fehler des Liberalismus, den Staats vom Wirtschaftsbürger zu trennen. Hier die politische Figur der Citoyen, da die private Figur der Bourgeois. Die Wirtschaft wurde zum Privatbereich erklärt, jeder demokratischen Kontrolle entzogen. Herrschaftsverhältnisse blieben bestehen. Die Fabrikbesitzer erbten von den Grundherren die Macht, die man fortan mit Verdienst statt mit Blut legitimierte. Laut Marx ist der Arbeiter frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat. Los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Eins ist jedoch klar. Die Natur produziert nicht auf der einen Seite Geld- oder Warenbesitzer und auf der anderen Seite bloße Besitzer der eigenen Arbeitskräfte. Man hatte die Ständegesellschaft überwunden und fand sich wieder in der Klassengesellschaft. Die große Freiheit, die die Aufklärung versprach, erwies sich für die meisten Menschen als leer, was immer wieder Enttäuschung provozierte und somit regressive Anfechtungen. Im Feudalismus kommt die Bäuerin nicht auf die Idee, ihr Leben mit jenem der Fürstin zu vergleichen. Im Liberalismus aber haben, auf dem Papier, alle dieselben Freiheiten inne. Die formale Freiheit aber stößt sich konstant an ihren faktischen Ausübungsgrenzen. Man strampelt sich ab, aber kommt nicht voran. Während wenige frei sind, zu machen, was sie wollen, sind die meisten gezwungen, sich durchzulavieren. Die Ursprungsidee des Sozialismus war es deshalb, nicht etwa die bürgerlichen Freiheiten auszuhebeln. Diese sollten dialektisch aufgehoben werden, in einer sozialen Freiheit bewahrt, die die bislang bloß juridische Freiheit an Möglichkeiten ihrer Ausübung koppelt. Der Sozialismus aber, der bald real existierte, hat diese Vermittlung völlig verfehlt, die individuelle Freiheit zerstört und totalitäre Gesellschaften errichtet. Die soziale Freiheit verkam zum Euphemismus repressiver Sozialexperimente, zur Sprechblase manipulativen Agitprops, zur Catchphrase heuchlerischer Unrechtsregime. Dabei diktierte noch nicht einmal das Proletariat, es bestimmten verkrustete Parteiapparate. War man nicht dazu angetreten, die Freiheit des Einzelnen mit der Freiheit aller zu versöhnen? Leugnen kann man natürlich nicht, dass es welthistorisch Situationen gegeben hat, in denen das nicht so gesehen worden ist und auch nicht so praktiziert worden ist, ja, wo das durchaus ausgespielt worden ist gegeneinander. Aber ich würde sagen, die heutige Position, wenn man so auf die Felder guckt und eben auch auf den Bereich zwischen Liberalismus und Sozialismus, dann glaube ich, sind wir eigentlich heute von fast allen Seiten her der Meinung, das eine ohne das andere geht nicht. Und das ist etwas, was man schon bei Marx sehen kann als Spannung, sozusagen einerseits durchaus die soziale Freiheit als Unterfütterung individueller Freiheit sehen und auf der anderen Seite gibt es natürlich, das sollte man nicht leugnen. Also der Sozialismus hat eine düstere Geschichte, genauso wie der Liberalismus eine düstere Gewaltgeschichte hat. Und ich glaube, die ehrliche Reflexion darauf, wohin welche Dinge führen können, gehört mit zur konstruktiven Neubestimmung und Transformation unserer Situation. Der Philosoph Axel Honneth hat den Sozialismus einmal als Stiefkind des Liberalismus bezeichnet. Nicht als Gegensatz, sondern als ergänzendes Programm. Auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs übte man in den Nachkriegsgesellschaften Formen besagter Freiheitsvermittlung. Wenn auch mit den Lehren von Keynes statt von Marx. Und trotz der Fehler und des sichtlichen Unrechts während der sogenannten Trente Glorieuse, der Zeit bis Mitte der 1970er, zumindest im innerstaatlichen Bereich mit mehr Erfolg als in den Ländern des Ostblocks. Zwar florierte noch immer der Kapitalismus, dieser aber war doch domestiziert und schien zugleich sein Versprechen einzulösen, die Produktion in ungeahnte Höhen zu treiben. Zwar wurden Frauen an den Haushalt gekettet und jede Form des Andersseins diskriminiert. Die Höllenmaschine des Kolonialismus bedrängte noch weite Regionen der Welt. Doch die Klassengrenzen schienen durchlässiger zu werden. Fahrstuhlaufstiege und Mobilität waren keine vollkommen leeren Versprechen. Sowohl auf der Linken als auch auf der Rechten dominierten Diskurse der Marktregulierung. Zur Mitte der 1970er aber gerät das keynesianische Modell in Bedrängnis. Im Kontext der weltweiten Ölpreiskrise beginnt im Westen eine Stagflation. Wachstumsflaute und Arbeitslosigkeit verbunden mit merklichen Preissteigerungen. Ein neues Paradigma bringt sich in Stellung, das lange von wirtschaftsliberalen Ideologen und elitären Thinktanks vorbereitet wurde. Die Neoliberalen wittern Morgenluft, die Deregulierungsepoche beginnt. mit Margaret Thatcher im Vereinigten Königreich und Ronald Reagan in den USA, wird das neoliberale Modell in den westlichen Kernländern hegemonial. Es durchformt aber nicht nur die politische Rechte, sondern seit den 1990er Jahren auch weiteste Teile der politischen Linken. Die Gerhard Schröders und Tony Blairs kapern die stolze Sozialdemokratie. Nach dem Niedergang des Sowjetsystems macht die freie Marktwirtschaft nicht mehr auf freundlich. Der entgrenzte Finanzmarktkapitalismus wird trotz seiner Neigung zum krisenhaften Chaos bald als alternativlos gepriesen. Der klassische Sozialstaat steht unter Druck. In Deutschland startet die Agenda 2010. Gerhard Schröder bringt den Zeitgeist auf den Punkt. Es gibt keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik, nur eine moderne oder unmoderne. Die neue Moderne, die nun beginnt, wird man in der Folgezeit auch Spätmoderne nennen. Diese entwickelt sich im Laufe der Jahrzehnte im Kontext zunehmender Globalisierung zu einem Angst-, Enttäuschungs- und Wutgenerator, der den Glauben an die Demokratie untergräbt. Tatsächlich glaube ich, dass die Diskrepanz zwischen dieser Behauptung von Freiheit und Gleichheit und der Realität in der bürgerlichen Gesellschaft, dass das etwas ist, was im zugespitzten Fall dann tatsächlich auch Ressentiments schürt. Was genau aber schürt nun die Ressentiments? Die Forschung nennt eine Reihe von Gründen für den Zugewinn regressiver Antimodernisten auch in den ältesten Demokratien. Eindeutig sozioökonomische Gründe verbinden sich mit soziokulturellen Faktoren und einem Wandel der politischen Struktur zu einem nachgerade toxischen Gemisch. Zwar ist die liberale Demokratie tendenziell schon immer ein Elitenprojekt. Die meisten Parlamente sangen und singen mit starkem Oberklassenakzent. Dies aber hat sich jüngst noch verstärkt. So sind einige Bevölkerungsschichten in den Parlamenten kaum repräsentiert. Zudem werden seit Jahren immer mehr Kompetenzen auf Institutionen wie Verfassungsgerichte und Zentralbanken verlagert. Wenn das System zudem so gebaut ist, dass große Unternehmen Politik dominieren, weil sie bei unliebsamen Entscheidungen bezüglich des Steuer- oder Arbeitsmarktsystems damit drohen können, Arbeitsplätze zu verlagern, ist die postdemokratische Verkrustung komplett. Viele Fragen der Finanz- oder Wirtschaftspolitik stehen demokratisch dabei kaum zur Diskussion und sind vollkommen entpolitisiert. Der neoliberale Kapitalismus mit seinen entsicherten Finanzmarktsystemen erschien so beinahe als menschliches Schicksal. Die Selbstinszenierung der Neoliberalen als den letzten und einzigen Nicht-Ideologen und die alternativlose Technokratie, die diese Erzählung auf den Plan gerufen hat, zahlten auf das große Frustrationskonto ein. Die Philosophin Chantal Mouffe hat polemisch erklärt: Wahlen bieten keine Gelegenheit mehr, sich über traditionelle Regierungsparteien für tatsächliche Alternativen zu entscheiden. Somit wurde die Macht des Volkes, einer der Grundpfeiler des demokratischen Ideals, untergraben. Die Volkssouveränität wurde für obsolet erklärt und die Demokratie auf ihre liberale Komponente reduziert. Das Ergebnis neoliberaler Hegemonie ist, dass sowohl sozioökonomisch als auch politisch ein wahrhaft oligarchisches Regime geschaffen wurde. Diese Erzählung ist nicht vollkommen falsch, birgt in dieser Zuspitzung aber auch große Gefahren. Mouffes Weg ist jener des Linkspopulismus. Ihre Zeugen heißen Corbyn in Großbritannien und Mélenchon in Frankreich. Aber auch Sarah Wagenknecht in Deutschland. Deren Nationalisierungsprojekte nähern sich deutlich dem Rechtspopulismus, der unterkomplex und mit Schaum vor dem Mund das gute, ethnisch gelesene Volk mit der kosmopolitischen Elite kontrastiert. Auch Linkspopulismus führt in die Irre. Und doch haben Gleichheit und Demokratie im Zeitalter neoliberaler Politik zugunsten entriegelter Freiheit gelitten. Das ist der Nährboden falscher Politik. Mit der Politstruktur verschränkt sind ökonomische Verwerfungen, die ebenfalls zu Animositäten führen können. Die wirtschaftliche Ungleichheit ist größer geworden. Die Schere zwischen Armen und Reichen geht auseinander. Die neoliberale Globalisierung produziert zudem ökonomische Verlierer, nicht selten aus der alten Industriearbeiterschaft. Der sogenannte Rust Belt als Nistplatz des reaktionären Trumpismus ist für diese Spezies zum Sinnbild geworden. Halt- und sicherheitsstiftende Gewerke gingen in zahlreichen Ländern zugrunde. Die Arbeit wurde in Regionen verlagert, in denen sie billiger zu haben ist. Was hier oft zu biografischen Brüchen geführt hat, die sich nicht zuletzt in Wut artikulieren. Doch nicht nur die realen ökonomischen Verluste werden in der Forschung als Gründe genannt, warum ein untoter Nationalismus das Denken und Fühlen von Menschen befällt. Es sind auch die zunehmende Prekarisierung und ständigen Abstiegsängste der Mitte, durch die das Gelöbnis des Take-Back-Control für manchen zur Heilserzählung gerinnt. Statt mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren, wie es die Fortschrittserzählung verhieß, schlittert man über einen slippery slope. Nicht wenige Menschen haben das Gefühl, gegen rutschige Berghänge anlaufen zu müssen, um wenigstens den aktuellen Status zu halten. Dabei sind nicht nur finanzielle Verluste das Problem, sondern auch das Empfinden, symbolisch zu verlieren. Besonders hier, an der narzisstischen Kränkung, nähert sich das vielköpfige Monster des Faschismus. So verschränken sich die sozioökonomischen Einbußen und das Empfinden, politisch nicht zu zählen, mit der Wahrnehmung soziokultureller Verluste, die das rechte Lager zu bewirtschaften weiß. Die progressive Umwertung der bürgerlichen Werte, die Tatsache, dass vormals Marginalisierte, Frauen, Queers oder People of Color jene politischen Rechte verlangen, die der Liberalismus ihnen vorenthalten hat, befördert einen wutgetränkten kulturellen Backlash. Die Unterdrückten machen ernst mit der großen liberalen Erzählung und fordern gesellschaftliche Anerkennung ein, was die lange vom Liberalismus Begünstigten nun gegen eben diesen aufbegehren lässt. Sicherlich ist die Identitätspolitik, die Gewährung von Selbstbestimmungsrechten bisher marginalisierter Gruppen eigentlich ein Liberalismusgewinn. Der Liberalismus hat denen das versprochen, jetzt kriegen sie das endlich und dann haben große Teile der liberalen Gesellschaft damit ein großes Umgewöhnungsproblem, weil sie das nicht gewohnt sind, diese aus ihren Augen massive Freisetzung von Freiheitsrechten zu erleben. Die kulturelle Hegemonie und Homogenität scheint verloren zu sein. So hat die Wende der großen Liberalisierung eine radikal zweischneidige Wirkung entfaltet. Zwar wurden die sozialen Systeme geschröpft, doch im Sektor gesellschaftlicher Emanzipation, bei Bürgerrechten der Marginalisierten, wurden immense Fortschritte erzielt, wenn auch noch lange nicht in ausreichendem Maße. Der progressive Wandel ist ein großer Gewinn. Problematisch daran ist, wie Nancy Fraser erklärt, dass sich die Linke in den letzten Dekaden fast ausschließlich mit Anerkennungsfragen befasst hat, im Grunde radikal-liberale Politik macht, soziale Gerechtigkeit indessen ignoriert. Im progressiven Neoliberalismus integriert das Kapital die Emanzipation, was es weniger kostet als vernünftige Löhne. Zwar sitzen inzwischen wenigstens vereinzelt auch Frauen of Color in Führungsetagen, die Ausbeutung aber kommt im Zeitalter der Mac-Jobs ohne jedweden Puffer daher. Nancy Fraser? Mit der Schwächung der neuen Linken verschwand deren Grundsatzkritik an der Struktur der kapitalistischen Gesellschaft. Damit schrumpften die Ansprüche progressiver Kreise und selbstdeklarierter Linker unmerklich zusammen. Was den Handel jedoch erst perfekt machte, war das Zusammentreffen dieser Entwicklung mit dem aufkommenden Neoliberalismus. Eine Partei, die die kapitalistische Ökonomie liberalisieren wollte, fand ihren Traumpartner in einem meritokratischen und unternehmerfreundlichen Feminismus, der sich auf das Durchbrechen gläserner Decken konzentrierte. Nun geht die Leistungsgesellschaft in die Vollen, verbunden mit dem Ethos der Authentizität. Fortan wird nur noch das Besondere prämiert. Die Gesellschaft scheint sich zu atomisieren. Solidarität klingt nach 70er Jahren. Aufmerksamkeit ist die Ware der Zeit, egal ob am Arbeitsplatz oder auf Tinder. Das spätmoderne, vereinzelte Subjekt ist ständig bemüht, originell zu erscheinen und seine eigenen Kompetenzen zu betonen. Das Versprechen der Entfaltung klingt schön wie noch nie. Die Kulturindustrie inszeniert die Parole, wer nur genug er selbst ist, dem kann alles gelingen. Doch die Erzählung der Multioptionalität bricht sich zugleich an der hässlichen Wahrheit maximal ungleicher Chancenverteilung. Theoretisch kann nun wirklich jede nach oben, doch praktisch kommen eher weniger hoch. Der häufig uneinlösbare Anspruch, zugleich beruflich erfolgreich zu sein und sich selbst auch noch verwirklichen zu müssen, hinterlässt das verstetigte Gefühl des Versagens und hat nicht nur Erschöpfungsdepressionen zur Folge, sondern auch Groll und Ressentiment. Jenseits der emanzipatorischen Errungenschaften formt die spätmoderne Gesellschaft wirkliche Verlierer sowie wirkliche Gewinner, die sich aber dennoch als Verlierer empfinden. Und während weite Teile der politischen Linken mit dem Pathos der Authentizität schwanger gingen, sich vor allem um symbolische Fragen bemühten und besonders in der Mittelschicht der Großstädte aufgingen, sah die Rechte ihre Stunde gekommen. Der autoritäre Rechtspopulismus versuchte, die sich auftuende Lücke zu besetzen, erhob sich zum Makler des kleinen weißen Mannes und stellte die Verteilungs- und die Anerkennungsfrage fortan als radikale Gegensätze dar. Als sei es die genderneutrale Toilette, die die Arbeitsplätze im Rustbelt vernichtet oder die Strukturschwäche Brandenburgs bedingt. Ökonomische genauso wie symbolische Einbußen werden mit der Nestwärme des Volkes therapiert. Das politische und das ökonomische Feld werden auf kulturelle Weise bestellt. Sowohl das Gefühl, demokratisch nicht zu zählen, als auch die sozialen und symbolischen Verluste werden mit Identität kompensiert. Die Siegerstraße führt vorwärts zurück in die fantastische Vision des natürlichen Lebens. Wenn die nationale Ordnung wiederhergestellt ist, die spätmodernen Verwirrungen beseitigt, man lebt, spricht, isst und sich fortbewegt wie damals, great again, wie in den guten alten Tagen, lange bevor die globalistischen Eliten mit ihrer hemmungslos wurzellosen Lebensgestaltung ein hyperkulturelles Diktat formulierten, dann, ja dann sind alle Probleme des Volkes ein für allemal gelöst. Der Faschismus nährt sich an einem Gemisch aus ökonomischen, politischen und kulturellen Gründen. Richtet sich an abgehängte Arbeiter genauso wie an ein ängstliches Kleinbürgertum oder den gut betuchten Bourgeois, der durch die emanzipatorische Entwicklung um seine Kulturprivilegien besorgt ist. Er wirbt, mit dem Marxisten August Thalheimer gesprochen, um die Deklassierten sämtlicher Klassen, die Frustrierten, Enttäuschten und Ausgeboteten. Er ist die falsche Antwort auf das Gute und das Schlimme, das der Liberalismus in die Welt gebracht hat. Reagiert auf die sozialen und mentalen Verwüstungen, die kapitalistische Gesellschaften befördern. Zugleich aber auch auf die Emanzipation, auf die Selbstermächtigung und Autonomie von Menschen, die vorher an den Rand gestellt waren. Dies hat er mit dem Islamismus gemein, der als antikoloniale Bewegung begann und sich gegen wirkliche Ausbeutung wandt. Zugleich aber auch gegen die Freiheit aufbegehrte, die das Aufklärungsdenken in die Köpfe pflanzte. Und auch hier, in den westlichen Gesellschaften, folgt der Islamismus dieser Doppelstruktur. Er wildert im Milieu der Diskriminierten, die unter rassistischer Ausgrenzung leben, und kämpft doch gegen jede Emanzipation. Verspricht ein stahlhartes Wertegerüst als Festung im Strudel der Ortlosigkeit. Auch Islamisten erzählen von der großen Wiederauferstehung. Great again ist auch ihre Parole. Liberales und sozialistisches Denken dürfen hinter Emanzipation nicht zurück. Zwar stimmt es, dass heute ein Großteil der Linken die soziale Frage vernachlässigt hat. Was kein Liberaler und keine Sozialistin indes auch nur ansatzweise zulassen dürften, wäre ein Zurückfallen hinter das Erreichte. Niemand, der irgendwie fortschrittlich denkt, möchte zurück in die Trente Glorieuse, als man zwar oft eine ganze Familie von einem Einkommen ernähren konnte, dieses aber stets ein männliches war und Frauen außerhalb der eigenen vier Wände höchstens auf Gnaden ihrer Männer malochten. Der Abbau gesellschaftlicher Marginalisierung und gerechte Verteilung gehören zusammen. Da der soziokulturelle Wandel viele überfordert und vielfach als symbolisches Verlieren erlebt wird, wird der Rechtspopulismus wohl nicht so bald verschwinden. Und doch würde wirklich linke Politik, die sich ernsthaft der sozialen Verwerfungen annähme und gegen politische Verkrustung opponierte, die Übersetzung sozioökonomischer Probleme in die Sprache des kulturellen Krieges erschweren. Stünde eine wirklich soziale Politik der kulturellen Liberalisierung zur Seite, würde die liberale Demokratie deutlich weniger Angriffsfläche bieten. Und was ist mit den äußeren Anfechtungen? Wie ließe sich diesen sinnvoll begegnen? Auch jenseits von Hard Power und wichtigen Sanktionen gegenüber Staaten wie Russland und Iran? Wenn die liberaldemokratische Ordnung im ideologischen Kampf mit ihren autoritären Gegenmodellen nicht untergehen soll, muss sie attraktiver werden. Sie muss sich nicht nur wehrhaft gegen Rechtsextreme zeigen und sich im Innern demokratischer und gleicher ausgestalten. Auch nach außen müsste sich der sogenannte Westen deutlich egalitärer gebärden, vor allem gegenüber den Entwicklungsnationen. Bei vielen Menschen in den Staaten des globalen Südens hat die liberale Demokratie aufgrund der Kolonialgeschichte keinen guten Leumund. Was Xi Jinping und Wladimir Putin dabei hilft, sich als wohlwollende Brüder zu gebärden. Der Liberalismus hat in den Kolonien gegen seine eigenen Grundwerte verstoßen. Die Freiheit, so die zynische Argumentation liberaler, männlicher, weißer Besitzbürger, sei eine Qualität, für die man eine gewisse Reife brauche. Was Unterdrückung und moderne Export nicht nur legitimiere, sondern notwendig mache. Eine Argumentation, die auch in den Begründungen der jüngeren US-geführten Kriege widerhallte. Diese Hybris verzahnt sich mit dem traurigen Befund, dass der hiesige Wohlstand auf Ausbeutung gründet. Das geschieht heute deutlich subtiler als früher. Dennoch, die vom globalen Norden dominierte Weltwirtschaftsordnung hat viele Entwicklungsländer übervorteilt. Wenn die liberalen Demokratien nicht wollen, dass die Wirtschaftsordnung von China dominiert wird, sollten sie den Ländern des globalen Südens endlich gerechtere Lösungen anbieten und sich demütig der eigenen Kolonialgeschichte stellen. Und doch dürfen Demut und Selbstkritik des Westens nicht zu einer radikalen Selbstzerfleischung führen. Diese stärkt ebenfalls den Autoritarismus, den Schiismus, Putinismus, Islamismus, Faschismus. Es scheint paradox. Der Westen muss unmissverständlich bekennen, dass im Namen des vermeintlichen Universalismus schlimmste Verbrechen begangen worden sind, dass die Menschenrechte sich als solche proklamierten, aber nur für weiße Besitzbürger galten. Und doch muss die universalistische Idee, dass Menschen sich als Freie und Gleiche begegnen, auch weiter den utopischen Fluchtpunkt bezeichnen. Denn auch heute beziehen sich die Menschen vieler Länder auf liberal-demokratische Ideen, um gegen den Autoritarismus zu kämpfen. Diese Ideen als eurozentrisch abzutun, ist unsolidarisch und politisch gefährlich. Der chinesische Dissident Lu Xiaobo und seine Mitstreitenden beschreiben in ihrer Charta 08 die Halbherzigkeit einer Modernisierung, die sich auf das technische Moment konzentriert, ohne die Befreiung des Menschen zu betreiben. Nachdem es eine lange Zeit der Menschenrechtsverletzungen und einen schweren, leidvollen Kampf durchgemacht hat, ist das chinesische Volk erwacht und erkennt täglich klarer, dass Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte universelle Werte der Menschheit sind und dass Demokratie, republikanische Staatsform und konstitutionelle Regierung das Grundgerüst moderner Politik bilden. Eine Modernisierung, die sich von diesen universellen Werten und diesem Grundgerüst entfernt, ist ein katastrophaler Prozess, der die Menschen beraubt, ihren Charakter korrumpiert und ihre Würde zerstört. So plausibel der Kulturrelativismus erscheint, wenn man der Verbrechen des Westens gedenkt, ist er moralisch und politisch fatal, da er Verschiedenheiten essentialisiert. Edward Saids Konzept des Orientalismus mag ja gerechtfertigt sein, um zu zeigen, wie sich das okzidentale Subjekt den Orientalen als anderen erfand, um sich selbst im Kontrast zu diesem Pappkameraden seine eigene Zivilisiertheit vorzulügen. Die vulgär-orientalistische Betrachtung aber formt ihren eigenen Orientalismus, behauptet die unendliche Andersheit der anderen, die nie auf korrekte Weise gelesen und bloß rassistisch beschrieben werden kann. Eben diese Lesart nutzt die Kommunistische Partei Chinas, nutzen die Konservativen in Moskau, nutzen die Mullahs in Teheran aus, um etwa die Forderung nach Menschenrechten als westlich-rassistische Anmaßung zu geißeln. So immunisieren sich die Henker und Mörder gegen eine unbedingt gebotene Kritik. Es ist richtig, auf koloniale Kontinuitäten, auf Ausbeutung und auf Rassismus hinzuweisen. Die vermeintliche Ideologiekritik aber, die die postkoloniale Linke bemüht, ist ihrerseits ideologisch erstarrt. Eine Denkungsweise, die den bösen Norden gegen den grundguten Süden profiliert, hält dem Autoritarismus die Stange. So können sich faschistoide Regime gegen den Imperialismus profilieren, sogar dann, wenn sie, wie China, Russland und Iran, ihrerseits imperialistisch agieren. Wer der mörderischen Ideologie des Islamismus, seiner misogynen, antisemitischen Agenda, die Weihe des Progressiven verleiht, hat sich selbst aus dem progressiven Lager verabschiedet. Eine wirklich emanzipatorische Linke müsste also nicht nur die Verteilungsfrage stellen und den wirtschaftsdemokratischen Umbau propagieren. Sie müsste auch den Universalismus wieder lernen, in einer reflektierten und behutsamen Form. Wenn das progressive Lager diesen Turn nicht vollzieht, nicht Ja sagt zur Idee eines freien Individuums und zur Idee des solidarischen Gemeinwesens, wenn sie hinter den Liberalismus zurück, anstatt über ihn hinaustreten möchte, wenn sie es nicht schafft, eine breite Bewegung jenseits esoterischer Bubbles zu formen, die mehr um ihr eigenes Recht haben bemüht sind, als darum, für gerechte Verhältnisse zu kämpfen, könnten die morbiden Phänomene unserer Zeit sich als eine Krankheit zum Tode erweisen. Die reale liberale Demokratie ist unvollständig und keineswegs gerecht. Und doch ist die schlechte Demokratie unter den heutigen Systemen das Beste. Mit einem Buchtitel von Astra Taylor gesprochen: Democracy may not exist, but we will miss it when it's gone. Das verirrte neoliberale Paradigma scheint an sein Ende gekommen zu sein. Eine progressive Alternative ist aktuell jedoch nirgendwo in Sicht. In seinen Gefängnisheften schreibt Antonio Gramsci: Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Symptome aber können sich auch chronifizieren. Der Faschismus muss kein Zwischenstadium sein. Wenn er sich als Paradigma verstetigt, wird die Welt in eine tiefe Dunkelheit stürzen. Man muss dafür kämpfen, dass es nicht dazu kommt. Angriff auf den Liberalismus. Eine lange Nacht über die Krise der Demokratie. Von Christoph David Piorkowski. Es sprachen Katlin Gavlich, Frank Arnold, Eva Meckbach und Markus Hoffmann. Ton und Technik Lukas Wilke. Regie Hussein Michael Cirpici. Redaktion Hans-Dieter Heimenthal. Wenn Sie noch mehr über die Krise der Demokratie erfahren wollen, sei Ihnen das Buch von Christoph David Piorkowski empfohlen, das Demokratie im Kreuzfeuer heißt und im August im Metropolverlag erscheint. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Joseph Conrad, einen großen Autor, den es als Chronisten der seelischen Untiefen des Kolonialismus noch zu entdecken gilt. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.